Es ist wieder einmal der 15. eines bestimmten Monats, in diesem Fall des Juli 2020, und wir sind zu unserer 67. Episode versammelt. Hier ist das Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti im Süden. Und Jörn im Norden. Servus Jörn. Moin. Wie ist das Wetter bei dir? Hervorragend. Es sieht allerdings wärmer aus, als es ist. Also ich bin vorhin nach Hause gefahren gegen 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr. Und da hat es nur 24 Grad, aber gefühlt mit diesem Sonnenschein und mit allem hat das wirklich wärmer gewirkt. Und es ist ein kalter Ostwind, also wir können nicht klagen. Nur 24 Grad, allein schon. Allein schon. Das wäre bei euch ganz schön, oder? Also gut, wir haben jetzt heute, wir nehmen ja am 13. Juli auf und da haben wir immerhin schon mal wieder Höchstwerte um 20 Grad, nachdem wir jetzt 5 Tage Regenwetter und ich glaube zwischen 11 und 15 Grad hatten. Oh, okay. Aber ist ja auch notwendig, wir haben eine, ja, bundesweit, aber insbesondere auch in Schleswig-Holstein eine streckenweise sogar extreme Dürre. Und insofern ist es ganz gut und wichtig, dass es geregnet hat. Und tatsächlich regnet es ja normalerweise in Schleswig-Holstein durchaus mehr im Sommer als vergleichbaren Landstrichen. Also sprich überall sonst. Ja, und dieses Jahr ist eben keine Ausnahme. Immer noch zu wenig Regen, klar. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was bekommen. Ja, ich habe vorhin beim Vorbeilaufen am Fernsehgerät gesehen, dass jetzt die Borkenkäfer sogar schon auf Laubbäume gehen. Wusste ich gar nicht, dass die das machen, weil ich dachte eigentlich, dass da vor allem Nadelwald betroffen ist oder ausschließlich Nadelwald. Aber offensichtlich ist es jetzt schon so warm, dass der Borkenkäfer jetzt auch schon unter die Borke der Laubbäume kriecht. Ja, es scheint so zu sein, dass die einfach, dass es jetzt einfach so viele Borkenkäfer gibt, dass die Nadelhölzer nicht mehr ausreichen. Ach, meinst du, dass das so daran liegt? Ist jetzt meine Theorie erstmal. Ach so. Weil wir jetzt ja vergleichsweise wenige strenge Winter hatten in den letzten 3 Jahren, würde ich mal so grob sagen. Und das heißt also, dass der Borkenkäfer da auch im Prinzip keine Nachteile hatte, was jetzt irgendwie Frost oder sowas anging, dass da irgendwie Brut oder überwinternde Elterntiere verendet wären, wegen der zu kalten Temperaturen. Die gab es halt einfach nicht. Dann die viele Trockenheit, die Bäume sind geschwächt, das gefällt dem Borkenkäfer grundsätzlich, also klar. Ja, das könnte ich mir eher vorstellen, dass die Laubbäume vielleicht bis jetzt kräftiger waren und jetzt eben auch schon angeknackst sind und dadurch der Borkenkäfer jetzt auf die Laubbäume übergeht. Aber ich habe wirklich gedacht, die mögen auch bloß Korste, würde ich mal sagen, wie heißen das? Die Rinde vom... Deswegen heißt er ja Borkenkäfer. Borke ist ja ein anderes Wort für Rinde. Ach was. Was viele nicht wussten. Nee, ich zum Beispiel auch nicht. Ich kannte den Borke, den Begriff gar nicht. Habe ich noch nie so verwendet. Zwischen Baum und Borke sitzen ist ein anderes Sprichwort für zwischen zwei Stühlen zum Beispiel. Stimmt. Daher kenne ich es auch richtig. Ja, wieder nicht dumm zu Bett mit dem Nord-Süd-Gefälle. Aber wir wissen immer noch nicht, woran es liegt, mit dem, warum der jetzt auf die Laubbäume geht. Das ist ja bloß eine Vermutung von dir jetzt, oder? Ja. Ja. Durch nichts gestützt. Oh, war ja. Was ich da sage, das ist reingeraten. Ich sage das jetzt immer gerne dazu, weil wir jetzt ja ein bisschen Diskussion hatten über Aussagen in unseren vergangenen Folgen, dass die sachlich nicht hundertprozentig korrekt waren. Ne? Also jemand sagte, dass meine Aussage, dass der Strom von Windanlagen wahrscheinlich irgendwie in den Boden abgeleitet wird oder sowas, ihn das so sehr genervt hat, dass er uns deabonniert hat. Ja, kann man niemandem verdenken. Aber wenn das hier irgendeinen journalistischen Anspruch auf Korrektheit hätte, dann wäre es meine Arbeit. Und nachdem ich das in meiner Freizeit mache, nehme ich mir raus, auch mal irgendwas so mehr aus dem Handgelenk zu beantworten. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich jetzt wegen der Borkenkäfer-Sache einen Hörer weniger, aber dafür habe ich wieder durch Dummheit geglänzt. Ist doch auch nicht schlecht. Ja, dann ist wieder alles beim Alten. Alles wieder so wie immer. Dann können wir ja anfangen. Genau, dann kann es jetzt losgehen. Wir hatten uns ja, also jetzt unserer, sagen wir mal, Themenliste, haben sich jetzt dann doch einige Corona-Themen angesammelt. Und zwar, ich will es einfach kurz machen, weil ich das so witzig fand. Auf St. Pauli wird jetzt in der Kunststoffröhre gestrippt. gibt's auf St. Pauli in Hamburg gibt es ja diverse Strip-Bars. Also Moment, warte, noch eine Sekunde für mich. Ich bin ja ein bisschen langsam. Ich muss mir jetzt erstmal ein Bild machen von dem, was du mir gerade erzählt hast. Ich versuch's gerade. Ich versuche gerade es nicht nur dir, sondern auch allen anderen an den Endgeräten zu Hause zu erklären. Okay, also, dann versuch's. Wir befinden uns auf St. Pauli, Deutschlands sündiger Meile. Da gibt es diverse Etablissements, in denen sich Frauen gegen Geld auf der Bühne entkleiden und dabei tanzen. Und das dürfen sie jetzt gerade nicht mehr. Was? Vertikal. Ich komme jetzt mit. Bei mir war die Röhre gerade horizontal und das war das Irritierende. Aber so wie du jetzt anfängst zu erklären, kann die Röhre nur vertikal sein. Ja, na klar. Ja, ich war bei horizontal. Du hast mich ja nicht zu Ende denken lassen. Herrje. Nö, okay, erklär weiter. Okay, gut, nee, kein Problem. Also und jetzt ist also, jetzt bin ich komplett raus. Also in diesem Zustand, in dem sich die Damen da in der Regel bewegen, dürfen sie das im Normalfall jetzt gerade nicht, wegen der Corona-Beschränkungen. So, und damit die das wieder dürfen, beziehungsweise damit die Betreiber dieser Etablissements mehr Zuschauer reinlassen dürfen, haben sie jetzt gesagt, dann bauen wir einfach, nehmen wir uns so eine Plastikröhre, durchsichtiges Kunststoff. Ich sage bewusst nicht Plexiglas, weil ich nicht weiß, ob es wirklich Plexiglas ist, denn Plexiglas ist eine eingetragene Marke und der Markeninhaber von Plexiglas möchte doch bitte nur dann genannt werden, wenn es sich wirklich um sein Qualitätsprodukt handelt. Deswegen eine durchsichtige Kunststoffröhre mit einem Durchmesser, der es der Dame eben erlaubt, sich darin bequem und komfortabel zu bewegen und zu entkleiden. Und die steht eben auf dieser Bühne. Da steht dann, wird die Dame, ich weiß nicht, ob da ist wahrscheinlich so eine Art Tür, vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass sie die mit einer Kranvorrichtung da hinein ablassen. Kann es aber auch nicht sagen. Es geht aus den Zeitungsartikeln nicht hervor. Und das führt jedenfalls dazu, dass in diesem einen Etablissement, dass sich diese Idee hat einfallen lassen, dass da jetzt also mehr Männer rein dürfen. Die müssen zwar dann auch weiterhin den Sicherheitsabstand zu allem anderen einhalten und es gibt keine Solo-Shows, also der klassische Lapdance findet da offenbar nicht mehr statt. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, sich auf Sicherheitsabstand mit einer der Animierdamen dort zu unterhalten und ihr ein Getränk auszugeben, steht in dem Artikel. Ich kenne das ja nur aus Filmen. Lebt das Ganze nicht davon oder verdient die Dame nicht auch unter anderem dadurch, dass ihr der ein oder andere Schein zugesteckt wird? Ja. Das würde ja jetzt nicht mehr funktionieren. Richtig. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man, ich weiß nicht, hast du das Bild mal aufgemacht? Nein. Okay, also es gibt ein Foto in dem Artikel, wo man sehen kann, wie das da aussieht in Susis Showbar, steht hier. Also da ist ja wie so eine Art Fensterbrett-Podest ähnliches Dings. Also ich denke mal, wenn du da irgendwie ein Trinkgeld hinlegen willst, dann kannst du das natürlich tun. Aber wie das im Detail dort abläuft, da bin ich auch raus. Mhm. Keine Ahnung nicht. Mhm. Okay, der Durchmesser dieser Plastik Röhre ist jetzt ungefähr, was würde man schätzen, 2,50 Meter mindestens? Ja, 2,50 Meter. Wie kommst du da denn drauf? 2,50 Meter? Ja, wie groß glaubst du denn, dass die Frau ist, die sich da drin gerade am Boden räkelt? Naja, sie hat die Knie eingeklappt, wenn sie jetzt die Beine ausstreckt. Ja, stimmt, ist kleiner, gell? Kleiner als 2 Meter. Ist aber schon eng. Naja, also ist es groß genug, um drin zu tanzen. Und man sieht auch, hinter ihr ist, das könnte eine Öffnung sein in dem ganzen Ding, dass sie also nach hinten rausgeht und vorne sitzen ja die Männer und gucken sie an. Man weiß es nicht. Naja, man muss erfinderisch sein. Naja, eben. Man muss was tun. Genau. Und die andere Geschichte, die ich auch einigermaßen spannend fand, Dänemark bietet jetzt kostenlose und anlasslose Corona-Schnelltests an. Und zwar für alle. Das heißt, wenn du jetzt der Manu bist, du musst dich unbedingt auf Corona testen lassen und dein Gesundheitsamt im Allgäu sagt, sind sie verrückt? Nein. Dann kannst du dich jetzt ins Auto setzen und nach Dänemark fahren. Und kurz hinter der Grenze, da ist ein Testzentrum aufgebaut. Da kannst du einfach hinfahren und kannst sagen, guten Tag, ich möchte bitte einen Corona-Test machen und dann musst du irgendwie, glaube ich, deine Telefonnummer hinterlassen und dann wirst du halt getestet und wenn du nach 3 Tagen keinen Anruf oder keine SMS bekommen hast, in der drin steht, hallo, guten Tag, Sie sind positiv, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Kann ich mal locker flockig 1000 Kilometer fahren. Aber ich habe irgendwie... Kommt drauf an, wie wichtig dir das ist. Na gut, ich habe aber, glaube ich, im Hinterkopf so ein bisschen, dass Österreich in der Richtung auch was geplant hat. Da müsste ich mich jetzt gerade informieren, ob die das auch gemacht haben, weil sie wollten ja auch Urlauber aus Deutschland gerne wieder begrüßen. Und da war sowas mal im Raum gestanden. Ich weiß allerdings nicht, ob sie das jetzt inzwischen schon umgesetzt haben. Zusätzlich zu diesem Testzentrum gibt es auch noch zwei gelbe Ambulanzbusse. Die fahren durch die dänischen Urlaubsgebiete, wechseln da täglich den Ort und die bieten das genauso an. So, also stelle mir vor, dass jetzt langsam ein Corona-Schnelltest-Tourismus einsetzt nach Dänemark. Das könnte man wahrscheinlich sogar ins Tourismus-Marketing mit aufnehmen dort. Ja, nicht schlecht. Dann kann man also in Dänemark inzwischen wieder problemlos Urlaub machen. Okay. Ja, und sich dann auch bescheinigen lassen, dass es kein Problem gibt. Ja, genau. Du hast auch das Thema Urlaubsansturm im Norden und Süden mitgebracht. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil wir darüber ja eigentlich letztes Mal schon gesprochen haben. Hat sich da bei euch diesbezüglich was geändert? Wir haben also dadurch, dass jetzt ja fast ganz Deutschland Sommerferien hat, ist zumindest, weiß ich das aus St. Peter-Ording und von Sylt, dass da die Ordnungsämter jetzt langsam echt ins Rotieren kommen, weil die Leute halt sagen so, ach, müssen wir das echt mit der Maske im Urlaub? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Machen wir doch zu Hause auch immer, wenn wir keinen Urlaub haben. Da setzen wir die jetzt mal nicht auf. So ähnlich argumentieren die Menschen. Es sind auch sehr, sehr viele offenbar, die ankommen. Es wird also jetzt vermehrt auf allen möglichen Kanälen dafür geworben, dass man doch sich an die Maskenpflicht und an die Abstandsregeln halten soll. Ich weiß auch, dass die Gemeindevertretung in St. Peter-Ording beziehungsweise das dortige Ordnungsamt Flyer verteilt hat an die Bewohner des Ortes und an die Vermieter, um die also aufzufordern, doch mit gutem Beispiel voranzugehen und den Leuten das also vorzuleben, dass Abstandsregeln weiterhin wichtig sind und eingehalten werden müssen. Und dass man sich halt, ja, dass Corona eben nicht vorbei ist, nur weil wir jetzt alle in Urlaub fahren dürfen. Und wie erlebst du das vor Ort? Es ist, also ich bin da ja nicht. Also. Insofern ist es für mich relativ einfach zu sagen, ich fahre da sowieso nicht hin. Also Sylt ist nichts, was mich wirklich reizt. Ich muss da nicht hin. Also weder im Sommer noch im Winter. St. Peter-Ording versuche ich im Sommer zu vermeiden, soweit es geht. Es ist eben, gehört halt auch zu meinem Berichtsgebiet. Das heißt also, es gibt auch dienstliche Anlässe, zu denen ich dann halt dahin muss. Aber privat fahre ich halt gerade im Sommer nicht hin, weil es mir da sowieso schon immer zu voll ist. Und jetzt halt gleich dreimal nicht. Weil ich doch immer noch sehr vorsichtig bin, was Menschenansammlungen angeht und mich lieber so ein bisschen in Isolation begebe. Das finde ich eigentlich ein bisschen besser. Ich war heute witzigerweise in einem Dönerladen, die haben sich einen Scheiß drum gekümmert. Also da ist außer mir keiner mit Maske rumgelaufen und ich habe dort vor Ort gegessen, weil ich nicht das Auto vollkleckern wollte und also da habe ich also aktiv nachgefragt, in welche Liste ich mich denn eintragen muss mit meinen Kontaktdaten. Und dann sagt er, ach so, ja, da hinten ist so eine Kiste und Karteikarten. Einfach schreibst du Name, Telefonnummer und Datum drauf und schmeißt es dann in die Kiste rein. Mhm. Und die war zumindest so zu, dass man da nicht reingucken konnte, denn das gibt es ja jetzt auch immer häufiger, dass Leute gezielt angeschrieben werden, wenn sie ihren Namen auf so einer Liste hinterlassen haben. Also das hat die schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte, Frau Hansen, hat das, glaube ich, mal irgendwie in einem Interview erzählt, dass, ich muss das nochmal raussuchen, es gab da diverse Artikel zu, dass also einerseits es eben Fälle gibt, wo Kellner Gästinnen anschreiben, die sie attraktiv fanden, weil sie halt über die Anwesenheitsliste die Kontaktdaten haben. So, hey, du warst heute bei uns, ich fand dich ganz nice und ich bin dein Kellner gewesen und wenn es dir ähnlich geht, dann lass doch mal treffen. Wohl auch, dass es eben, ne, es gibt ja in manchen Restaurants oder auch Läden, kannst dich in so eine Liste, eine echte Liste eintragen, die da ungeschützt rumliegt, wo sich keiner drum kümmert, ob da jetzt 10 oder 20 Namen draufstehen. Naja, das ist natürlich ein leichtes, dann mal eben ein Foto zu machen und sich zu Hause hinzusetzen und zu sagen, guten Tag, mein Name ist Klaus Dingskirchen und in meinem Fliesenleger-Fachgeschäft bekommen Sie die neuesten, tollsten Corona-festen Fliesen. Besuchen Sie uns doch mal in der Schneckenfertigstraße Nummer 16. Auch das ist schon vorgekommen. Insofern bin ich ganz froh, dass die zumindest so eine Art Briefkasten sich gebastelt haben, wo ich meine Karteikarte reinschmeißen konnte. Also wir haben ja Urlaub im Harz gemacht vor 3 Wochen und waren da 2 Wochen lang. Und wir waren auch etwas irritiert, weil dort, wo wir übernachtet haben in der Gegend, war es auch sehr, sehr locker gehandhabt worden. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Auto und sind zu einer Werkstatt gefahren. Und dann kam der Werkstattmeister raus, mein Herzallerliebster hatte eine Mund-Nasen-Bedeckung auf und der Werkstattmeister hat sich neben ihm Schulter an Schulter über den Motorraum gebeugt und hatte nicht keinen Schutz auf. Und dann hat der uns zu einer anderen Werkstatt geschickt und dort kam auch jemand raus, hat mit meinem Herzallerliebsten in seinem Auto eine Probefahrt gemacht. Die waren sogar 15 Minuten da drin gesessen, mein Herzallerliebster hatte einen Mundschutz auf und der Fahrer nicht. Und als ich dort gewartet habe vor der Tür, ist ein Kunde gekommen mit einem anderen Verkäufer, wollte den Laden betreten und da fiel dem Kunden ein, dass er keine Mund-Nasen-Bedeckung auf hatte und da wollte er sie umdrehen und eine holen. Und da hat er dann zu hören gekriegt, ach, das brauchen Sie hier nicht, wir sind alle durchgeimpft, hahaha. Und daraufhin ist der Mann dann auch etwas irritiert gewesen, aber ist dann so ohne Mund-Nasen-Bedeckung mit reingegangen. Und wir sind dann auch in einem Restaurant gesessen, draußen im Freien. Wir haben immer so geschaut, ob es einen Biergarten gibt und wenn es keinen gab, sind wir weitergegangen. Also wir haben uns immer nur draußen aufgehalten. Und da habe ich dann mein Herzallerliebsten gebeten, mal nicht darauf hinzuweisen, dass wir dieses Formular ausfüllen sollen, was auf unserem Tisch lag. Und habe gesagt, jetzt warten wir ab, ob wir aufgefordert werden, das Formular auszufüllen. Und dann haben die Herrschaften bei uns am Nebentisch haben gezahlt und haben dann die Bedienung darauf aufmerksam gemacht, dass sie keinen Kugelschreiber dabei hatten, um das Formular auszufüllen. Und da hatte ich die Bedienung, die übrigens keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hat und auch kein Schild, hat daraufhin geantwortet, nö, brauchen Sie nicht, das liegt da nur, falls jemand vorbeikommt und kontrolliert. Ja. Heftig, oder? Das ist echt krass, ja. Also, und es scheint da echt regionale Unterschiede zu geben. Sehr regional, ja. Man kann jetzt nicht sagen, in Bayern ist es so, in Thüringen so, in keine Ahnung so. Das ist wirklich von Ort zu Ort und von Menschen zu Menschen unterschiedlich. Ich habe heute auch eine Diskussion auf Twitter verfolgt, da ging es dann gleich darum, dass in Bayern bei einem Tierarzt die Frau mit ihrem Hund die einzige war, die einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Mund-Nasen-Bedeckung getragen hat. Und da ging es dann auch gleich los. Ja, das ist nicht nur in Bayern so. Und ich habe daraufhin auch so geantwortet, ist nicht nur in Bayern so. Das muss wirklich von Menschentyp zu Menschentyp unterschiedlich gehandhabt werden. Ja, schöne Scheiße. Glaubst du, dass nochmal was kommt? Ja. Bist überzeugt, ja? Ja. Also nach allem, was wir jetzt in den vergangenen Tagen auch gesehen haben, auf Malle feiern Hunderte, Tausende auf der Straße, kümmern sich um gar nichts, lachen aktiv Leute aus, die so eine Alltagsmaske tragen. Ja, das finde ich am schlimmsten. Das muss nicht sein. Und spätestens das könnte ein zweites Ischgl werden. Ich bin tatsächlich überrascht, wie wenig gerade passiert. Man hört und sieht ja doch immer eine Menge. Und ach, ich weiß es nicht. Also ich möchte einfach für mich sicher sein, ich bin vorsichtig und ich minimiere mein eigenes Risiko und damit eben auch das aller anderen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute eine Einladung bekommen zum Abi-Treffen, das im September stattfinden soll. Und ich habe eigentlich echt Bock, dahin zu fahren und ein paar Leute wiederzusehen, die ich halt wirklich jetzt seit dem letzten Treffen vor dieses Jahr dann 10 Jahren nicht mehr gesehen habe, weil es doch einige Leute gibt, mit denen ich mich damals sehr, sehr gut verstanden habe und wo einfach null Kontakt mehr da ist. Insofern wäre das grundsätzlich reizvoll, aber andererseits, ich würde dann halt übers Wochenende zu meinen Eltern fahren. Und das würde ich mit dem Zug machen, damit ich nicht meiner Frau das Auto klaue. Also sitze ich 8 Stunden im Zug, übernachte bei Leuten, die der Risikogruppe angehören und gehe dann an dem Samstag eben erst in unsere alte Schule. Da haben wir dann irgendwie ein bisschen Programm und sind dann danach in einem Dorfgemeinschaftshaus im Nachbarort und sitzen da zusammen bei einem Mitbringbuffet mit, keine Ahnung, wie viele da kommen mögen, sagen wir mal 60, 70 Leuten. War ein ziemlich großer Abi-Jahrgang, also es könnten auch mehr sein. Und das ist mir einfach zu riskant. Mhm. Allein die Zugfahrt, da habe ich schon keinen Bock drauf. Mhm. Kann jeder gerne machen, wie er meint. Ich finde es halt kacke, wenn Leute sich nicht dran halten. Mir ist auch jetzt heute im Supermarkt jemand entgegengekommen, der hatte natürlich seine Bedeckung auf, seine Community-Maske, nur die endete halt an der Oberlippe. Ja, das und bedeckte halt so irgendwie das bisschen vom Mund und das Kinn. Ich nenne das Ding auch inzwischen nur noch Kinnhalter, weil das selten in den seltensten Fällen richtig getragen wird. Nee, es sind schon auch viele, ich sehe viele Leute, die das Ding korrekt tragen, aber halt, echt? Es sind immer wieder welche dabei, wo mindestens die Nase raushängt. Oder eben manchmal auch irgendwie, dass wirklich nur, also dass du die Oberlippe schon wieder sehen kannst am oberen Rand der Maske. So, das, ja, und ich bin auch müde, die Leute darauf hinzuweisen. So, was ich halt, ich versuche, die Abstände einzuhalten, außer mir machen das nicht besonders viele und manchmal geht's auch nicht, gerade im Supermarkt, die bauen ja trotzdem in den Gängen zwischen den Regalen auch noch ihre Sonderdinger da auf, also die Supermärkte machen es ja dann noch künstlich enger, ja, ist halt so, wie es ist. Mhm. Aber ja, und wie gesagt, ich habe einfach auch die Sorge, dass es noch zu einer zweiten Welle kommt. Die erste Welle ist immer noch nicht vorbei, das müssen wir uns auch klar machen. Ja, ach, was weiß ich. Ja, ich finde es auch schwierig, also ich will da jetzt niemanden verurteilen. Das, auch wenn jemand sagt, er sieht das nicht mehr ein oder er versteht das nicht oder er möchte das nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Ich verurteile da auch keinerlei. Ich bin da eigentlich auch eher so, dass ich sage, dann achte ich wenigstens drauf und gehe damit. Ja, nicht gutem Beispiel voran, aber ich habe es einfach für mich entschieden, dass ich es trotzdem so einhalte, weil ich es einfach für richtig finde, nicht weil es Gesetz ist, sondern weil ich es für richtig finde. Eine andere Geschichte, meine Kollegin war in Österreich im Urlaub oder war die in Italien und ist durch Österreich durch. Jedenfalls hat sie an einer österreichischen Tankstelle gehalten und hat getankt und kam und wusste, dass man in Österreich keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr benötigt und ist dementsprechend auch da reingegangen. Und dort standen 4 Deutsche, die daran zu erkennen waren, dass sie eben alle Mund-Nasen-Bedeckungen auf hatten. Mhm. Und eine junge Dame hat sich noch irgendwie einen Riegel aus dem Regal geholt, ist dann zum Zahlen gegangen und die hatte eben nichts auf. Und da wurde sie vom ersten Herrn hinter ihr angeblafft, was ihr eigentlich einfällt, sie soll doch gefälligst den Mund-Nasen-Schutz aufziehen. Und hat sie sich umgedreht und weil er halt so geblafft hat, hat sie halt sehr süffisant zurückgegeben, dass er ja wohl nur ein Deutscher sein kann, weil so doof wie die Deutschen, dass die noch Nasenschutz tragen, so kann ja keiner sein. Also ich denke mal, das war so eine Reaktion darauf, dass sie da so angepfiffen wurde. Mhm. Aber wie auch immer es ist, jedenfalls haben dann die 4 Deutschen sich komisch so ein bisschen angeguckt und hin und her gedreht und haben alle den Mund-Nasen-Bedeckung runtergenommen. Und da frage ich mich dann auch, was geht da in den Köpfen vor? Entweder bin ich überzeugt davon, dass es gut ist, diese Bedeckung zu tragen, oder ich gehe wirklich nur nach diesen Regeln und nach den Verordnungen und stelle jetzt plötzlich fest, ja, in Österreich braucht man das nicht mehr, jetzt kann ich auch rumlaufen und muss niemanden mehr schützen vor mir. Also das verstehe ich eben nicht. Ja. Schwierig. Ich verstehe dieses Verhalten in dem Moment nicht, weißt du? Also ja, entweder stehe ich dazu und sage, okay, es ist so, oder trage ich das wirklich nur so, weil es in Deutschland einfach geahndet wird, wenn man es nicht tut. Das wird Angst vor der Bestrafung. Also es gibt theoretisch einen Bußgeldkatalog dafür, aber das ist so ähnlich wie mit, was weiß ich, falsch parken. Interessiert sich im täglichen Leben auch fast keiner für. Ja, meine Güte. Ich weiß es auch nicht, aber diese Unterschiede in den Regelungen, auch das ist eben ein Grund, warum ich nicht so gerne ins Ausland fahren möchte gerade. Ja, sei mal froh, dass diese Regelungen jetzt wenigstens bundesweit bei uns durchgehalten werden. Ja, es gab ja immer wieder, es gibt ja andere Regeln, die werden eben nicht bundesweit in Sachen Corona durchgezogen. Und das irritiert mich eben auch, wenn ich denke, von Anfang an war es so, dass in Baden-Württemberg andere Regeln waren als bei uns jetzt hier. Und wir wohnen an der baden-württembergischen Grenze und waren dann auch verwirrt und haben das nicht verstanden. Also klar sagt man immer, man muss örtlich die Regeln aufstellen und einfach flexibler reagieren zu können. Aber dann werden Regeln aufgestellt, dass die Fallzahl nicht über 50 steigen soll, sonst wird wieder teilweise Einrichtungen geschlossen. Und dann sagt da ein so ein Minister, nö, bei uns jetzt nicht. Also verstehst du, das ist so verwirrend alles. Und ich sehe das durchaus ein, dass da die Menschheit oder die Deutschen oder auch die anderen Europäer da einfach anders, also irritiert sind. Ja, wir hatten das ja auch. Also auch hier in Schleswig-Holstein gab es ja so einen Ausbruch an dem in einem Schlachthof oder in einer Unterkunft von Werksvertragsleuten eines Schlachthofes. Mhm. Und da war eben ein Kreis, der Kreis Steinburg, auch kurzzeitig über dieser Zahl von 50 Neuinfektionen. Und auch da wurde argumentiert, dass man ja sagen, dass also das Ausbruchsgeschehen so kleinteilig lokal sei, dass man das gut eindämmen könne und dass man deswegen auf weitere Maßnahmen verzichten könne. Mhm. Und da habe ich auch ehrlich gesagt schon gedacht, so Leute, wir sind ganz schön inkonsequent und manchmal noch nicht mal das. Was soll ich sagen? Also ich kann es nicht ändern, ne? Aber wiederum ein ganzes Land wieder zu beschränken, nur weil der Plan wäre gewesen, diesen Kreis zu beschränken. Diesen Kreis, ja. Das war eigentlich, also so habe ich es zumindest verstanden, dass man sagt, wenn in einem Kreis diese Zahl 50 Neuinfektionen überschritten wird, dass dann in diesem Kreis die Maßnahmen wieder verschärft werden. Und das ist halt nicht passiert, weil man gesagt hat, wir können es so gut eindämmen, dass das nicht notwendig ist. Hm. Ist durchaus ein Argument. Weil in diesem Fall ging es halt um eine Wohnanlage in einer ehemaligen Kaserne. Da hat man einen Zaun drum gemacht und war fertig. Mhm. Und hat die Leute unter Quarantäne gestellt, einen Wachschutz hingestellt, dass die nicht rausgehen. Die wurden mit Essen und Trinken versorgt. Und insofern war das dann relativ leicht. Wenn du jetzt überlegst, dass halt in Dorf X auf einmal 10 Infektionen auftreten und in Dorf Y 10 Kilometer weiter auch. Und das summiert sich dann irgendwie, weil man halt nicht genau weiß, wie die Verbindung zwischen diesen Leuten ist, dann ist es natürlich ein ganz anderer Schnack. Ja, es ist schon schwierig. Es ist wirklich, ich möchte nicht in der Haut der entscheidenden Politiker stecken, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, und es allen recht zu machen und so, das geht sowieso nicht. Und ja, vor allen Dingen im Kreis Steinburg war es dann auch noch so, dass der Landrat, der hat entschieden, dass es in einer Berufsschule, dass da so ein Behelfskrankenhaus vorbereitet werden soll, dass also dort Leute aufgenommen werden können, die alleinstehend sind, alleine leben, keine Verwandten haben, die sich im Zweifelsfall kümmern können, und wenn die an Corona infiziert sind, aber jetzt nicht ins Krankenhaus müssen, dass sie dann dahin gehen können. Also wenn die nicht intensivmedizinisch behandelt werden müssen, dass sie halt dahin gehen können, sich auskurieren können, da betreut sind, und dass es eben Leute gibt, die im Blick haben und so zur Not dann eben sagen können, jetzt ist der Punkt, wo du wirklich ins Krankenhaus musst. So, und das hat er angeordnet, das wurde auch alles vorbereitet und. Und dann kam eine Kreistagsfraktion und hat gesagt, ja, Moment mal, aber hier haben sie ihre Kompetenzen überschritten, da hätten sie uns einbinden müssen. Mhm. So, und da sitzt du dann halt auch da und denkst, okay, wir fangen jetzt dann an, erstmal irgendwie noch ein Rundschreiben zu verfassen an alle Fraktionen, die dann ihrerseits Rundschreiben verfassen an alle Mitglieder, und bis die sich dann zurückgemeldet haben, sind 10 Tage vergangen, und das war halt relativ am Anfang der Pandemie, wo man halt noch gar nichts wusste und wo man sich halt einfach vorbereiten musste. Mhm. So, und vor allem klang das ja wirklich sehr klug, also war jetzt nicht so, dass man da dass man dazu getrunken aber das wurde. Ist natürlich dann, da war dann die Argumentation, das sei ja mit Kosten verbunden gewesen, und dieser Kostenrahmen hätte also die Befugnisse des Landrates überschritten, das hätte der Kreistag entscheiden müssen. Okay. Naja, was weiß ich. Also solche Befindlichkeiten kommen dann eben auch noch dazu, wollte ich damit nur sagen, die es dann den Entscheidern zusätzlich unnötig schwer machen, wie ich finde. Ja, es ist kompliziert. Aber wir haben ja jetzt eine Mehrwertsteuersenkung bekommen. Wie nutzt du diese? Ich finde das so dämlich, ehrlich gesagt. Vorsicht. Meine ureigene Meinung dazu ist, das ist dämlich. Es hätte, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, dann. Wir befinden uns in einer Pandemie und es gibt diverse Einschränkungen des öffentlichen Lebens. die auch dazu führen, dass Leute, die in mittelmäßig bis schlecht bezahlten Berufen arbeiten, weniger arbeiten dürfen, als sie eigentlich gerne würden. Entsprechend also auch weniger Geld bekommen. Sprich, Leute, die in Kurzarbeit gehen, weil ihre Betriebe stillstehen. So, die dann mit 67%, im besten Fall 67% von dem bisschen leben müssen, was sie sowieso kriegen und da echt in Schleudern kommen. So, die stehen jetzt vor dieser Situation, dass dann es eine Regelung gab, von wegen, man kann so und so lange seine Miete stunden lassen. Das heißt also, du musst erstmal keine Miete bezahlen, häufst aber Mietschulden an, die du später begleichen musst. Und mit Auslaufen dieser Regelung, wo also jetzt dann auf einmal dieser arme Mensch vor der Situation steht, möglicherweise immer noch in Kurzarbeit zu sein, und dann jetzt die aufgelaufenen 3 oder 4 Monatsmieten zurückzahlen zu müssen, da kommt jetzt die Bundesregierung und sagt, Hallöchen, liebes Volk, weniger Mehrwertsteuer für alle, mehr Konsum, mehr Gut. Wie soll das funktionieren? Wer soll denn jetzt auf einmal in dieser Situation loslaufen und sagen, oh geil, jetzt kaufe ich mir endlich mal einen neuen Fernseher? Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Weil letztlich, es lohnt sich ja nur bei den großen Anschaffungen. Klar ist es total schön, dass du auch dein Brötchen jetzt für 3% weniger Mehrwertsteuer bekommst. Aber das ist ja dann das andere Problem, was die Scheiße mit sich bringt. Jeder kleine Betrieb, der Sachen verkauft, gerade auch an Laufkundschaft, muss einen Bon ausstellen. Ob er den nur ausdruckt oder ob er den digital erzeugt und nur auf Verlangen dem Kunden aushändigt. Ist dabei vollkommen wurscht, aber dieser Bon muss erzeugt werden. Das heißt, das Kassensystem ist vergleichsweise aufwendig und allein diese scheiß Mehrwertsteueränderung in die Kassensysteme einzupflegen, das ist gar nicht so trivial, wie viele denken. Denn, wie war das denn? Judith vom Sunday Morning Cast, die hat das erzählt. Die organisiert beruflich irgendwie so Bildungsveranstaltungen und so Kram. Und die hatten jetzt schon ganz vielen Leuten Rechnungen geschickt für Bildungsveranstaltungen. Und jetzt musste sie die Rechnungen also den Leuten wieder gutschreiben. Also eine Storno-Rechnung schicken mit dem alten Mehrwertsteuersatz und dann gleich danach eine neue Rechnung mit dem neuen Mehrwertsteuersatz. Und das Problem ist, dass diese Software oder dieser Dienstleister, den sie dafür benutzen, dass der sein System so gestrickt hat, dass halt am Ende der Bruttopreis gleich bleibt. So, und das heißt, es ist vollkommen egal, was du nachher hinten für einen Mehrwertsteuersatz hast. Der Nettopreis verändert sich dann, aber der Bruttopreis bleibt dann der gleiche. Und das geht halt nicht. Oder andersrum. Was weiß denn ich? Also es war super kompliziert. Ich verlinke da in den Shownotes eine Sunday Morning Folge, wo sie sich trefflich darüber ausgelassen hat. Das muss sehr, sehr frustrierend gewesen sein. Und ganz Ähnliches höre ich von ganz vielen Leuten in meinem Bekanntenkreis, die im Einzelhandel arbeiten, die sagen, wir haben jetzt das Update für unsere Kassen bekommen mit dem neuen Mehrwertsteuersystem. Wir können uns jetzt aber deswegen gerade nicht anmelden, weil da irgendein anderes System hinten dran hing, was das jetzt erstmal die Grätsche gemacht hat. Und wir stehen jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor Ladenöffnung und haben keine Kasse. Und dann läuft dieser ganze Scheiß nur ein halbes Jahr. Zum Jahresende muss der ganze Bums rückgängig gemacht werden. Das ist halt von vorne bis hinten nicht durchdacht. Ja gut, und vor allem, wer kann es wieder wuppen oder wer kann daraus Profit ziehen? Das sind ja jetzt eigentlich nur die großen Markendiscounter, die sich jetzt in der Fernsehwerbung um die Prozente schlagen und sagen, wir dauerhaft und 3% und wir haben jetzt schon gesenkt. Eine Woche vorher haben sie schon damit angefangen, wir haben jetzt schon gesenkt und bei uns wird nach der Abrechnung 3% abgezogen und. Die machen daraus jetzt natürlich einen riesen Verkaufsgag draus. Ja, klar. Und können dadurch jetzt, ich weiß nicht, ob das zieht oder nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das zieht. Und die machen sich jetzt daraus eine schöne Verkaufsschlacht gegenseitig. Aber die damit zu kämpfen haben und schauen müssen, dass sie die Kasse umstellen und dann kommt da jemand, weil sie das gar nicht selber machen können und der legt eine Rechnung von 600 Euro auf den Tisch, weil das geht dann mal nicht so einfach. Dann hat der hoffentlich die richtige Mehrwertsteuer angegeben. Ja, genau. Also ich fand das auch absolut albern und wie du zu Anfang gesagt hast, es ist ja auch so, ich bin auch jemand, der Kurzarbeit hat, ist jetzt nicht existenzbedrohend, also es ist nicht zu schlimm, aber ich gucke jetzt schon, Ich muss nur Raten abzahlen. Ich muss jetzt schon gucken, wo kann ich denn einsparen? Naja. Ich gehe nicht los und kaufe jetzt jeden Scheißdreck oder lass mich jetzt davon animieren, dass es heißt, oh, ist ja so schön billig, die 3% günstiger irgendwas. Ich gucke, dass ich das Geld zusammenhalte. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich weiß ja nicht, wenn die zweite Welle kommt, ob es nochmal ein Jahr so geht. Ja, und das ist halt genau der Punkt. So, du läufst jetzt nicht los und abonnierst deine Zeitung wieder, weil sie jetzt 3% weniger kostet. So, das ist ja, so geht's ja schon los. Und vor allen Dingen der andere Wahnsinn, das habe ich ja eben ganz vergessen, so ein Supermarkt, so ein Einzelhändler, keine Ahnung, wie groß das Sortiment von meinem Rewe hier ist oder von dem anderen Supermarkt, wo ich gerne einkaufen gehe, aber jedes einzelne scheiß Preisschild am Regal muss neu ausgedruckt werden und da reingesteckt werden. Allein das beschäftigt so eine Supermarktmannschaft geschätzt einen halben Tag, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich überlege, ob das jeder so macht. Also von meinem Supermarkt weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es halt von einem Baumarkt. Gehen wir mal davon aus, dass sie es machen. Dann müssen sie halt diesen letzten Schritt ja auch gehen. Das müssen sie. Aber man könnte ja auch sagen, man macht generell auf alles, was sie da haben, 3% weniger zum Schluss. Falsch? Das habe ich jetzt aber auf irgendeiner Rechnung gehabt. Wieso falsch? Ist das nicht, das ist doch ein, also ist das, du hast doch steuerlich falsch, oder wie? Ja, also ich bin jetzt kein Mathe-Genie, aber das kann man ja ausrechnen lassen, zum Beispiel maschinell. Also normalerweise hast du den Nettopreis, das ist 100%. Ja. So, und normalerweise schlägt man darauf 19% auf, das heißt, du zahlst, dumm gesprochen, du zahlst normalerweise 119% von dem, was der Preis ist. Oder jetzt im Augenblick zahlen wir 116%. Und wenn ich es jetzt nicht komplett falsch verstehe, dann ist es ein Unterschied, ob du 16% aufschlägst auf die 100% oder ob du von den 119% 3% abziehst. Du, ich war noch nie gut in Dreisatz, aber ich gucke gerade die Rechnung, die ich bis jetzt habe, da steht überall, ja stimmt, da steht überall 16% drauf, das ist jetzt nichts mit 19. Ich hatte nämlich irgendwo, da haben die mir wieder 3% abgezogen gehabt. Ja, und da bin ich jetzt, also ja, aber ich fange jetzt nicht an, hier wild rumzutippen. 0,15%, ja, die da nicht passen. Aber dann ist es ja trotzdem falsch verbucht. Und da kommt dann wieder der, also ich bin nun weit entfernt davon, Buchhalter zu sein oder Controller, aber das muss ja schon richtig sein. Wenn ich zum Finanzamt gehe und sage, guten Tag, ich hatte einen Nettoumsatz von 75.000 Euro in diesem Jahr, dann sagt das Finanzamt, oh prima, geil, dann hätten wir gern davon für die Umsätze im ersten halben Jahr 19% von Ihnen und für die Umsätze im zweiten halben Jahr 16%. So, und wenn ich dann da irgendwo einen Zahlendreher drin habe, der möglicherweise, keine Ahnung, zu wessen Ungünsten geht, dann, weißt du, das ist alles. Das könnten die ja vor dem Endpreis minus 3% machen. Ich habe die Rechnung nicht mehr, tut mir leid. Ich habe eine Rechnung gehabt, da stand minus 3% drauf. Und das fand ich so faszinierend. Und vielleicht war das auch, keine Ahnung, ein Eis 3 Euro, eine Pasta so und so viel Euro und dann zum Schluss minus 3% und dann plus 19 wieder drauf. Das wäre möglich, oder? Das könnten sie gemacht haben. Weiß ich nicht, glaube. Naja, nee. Das fühlt sich ganz falsch besser an. Bitte, die sollen liebe sich Hörer, mal bitte melden. Wir kommen, genau, richtig. Wir haben lauter Leute, die uns sehr gerne verbessern und korrigieren. Genau. Bitte tut das in den Kommentaren. Schreibt uns oder bei Twitter oder sonst wo. Ich nehme auch gerne ein YouTube-Video mit einem sehr einfachen Diagramm. Aber das, also die Nummer, das fühlt sich falsch an, Totti, was du gerade geschrieben hast, da weiß ich nicht jetzt genau. Muss ich jetzt überlegen, wo ich die letzte Woche einkaufen war, dort nochmal hingehen, nochmal einkaufen, um zu gucken, wo waren die 3%, die da drauf standen. Nee, könnt also ihr den Mülleimer hier rausholen und da mal nachgucken. Oder wir fragen einfach Leute, die gerne rechnen, nach der richtigen Lösung. Bitte in die Kommentare damit. Es hat alles, wenn wir das jetzt hier machen, das funktioniert sowieso. Ach, nicht. Nee. Ich habe den Müll einmal wieder hingestellt. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Kommen wir zu dem, was uns Leute geschickt haben. Mhm. Allen zuvorderst Sascha Erler, der ein neues Ampelmännchen gefunden hat für uns. Und zwar bei der in der Stadt Aachen. Die hat nämlich der RTWH, also der irgendwie Technische Hochschule irgendwas, vergessen, was die Abkürzung bedeutet, die besteht jedenfalls seit 150 Jahren und deswegen gibt es jetzt ein besonderes Geschenk, eine Fußgängerampel mit Robotermaskottchen der Universität. So, und jetzt kommst du. Haben wir nicht gelernt, dass das Piktogramm, das da zu sehen ist, menschliche Züge haben muss? Hat dieses Piktogramm menschliche Züge? Wir haben in der letzten Folge genau darüber gesprochen und nein, hat es nicht. Genau, es hat keine Beine. Und das, was da als Arme, das könnte jetzt auch als Ast durchgehen von irgendeinem Baumstamm, aber nicht, das hat nichts mit menschlichen Zügen zu tun. Korrekt. Ich prangere das an, so geht das nicht, Herr Oberbürgermeister Marcel Philipp. Sie müssen sich recht... Aber er wird das ja in all seinen Ausschüssen korrekt durchgewunken haben und insofern gibt es eigentlich nur noch uns, die inhaltlich widersprechen könnten. Und ja, ich glaube, dass wir kein Rederecht dort haben. Nicht unbedingt, aber... Frechheit. Ich würde gerne noch eine Sache vorziehen, die weiter hinten in unserer Themenliste steht, weil es thematisch so schön passt, nämlich Sascha hat uns noch was geschickt und zwar auch mit Ampelbezug. Und zwar hat jemand eine Ampel auf der Schulter transportiert an einer Bundesstraße in Lüdenscheid und die Polizei hat angehalten, weil sie informiert wurde über dieses ungewöhnliche Gepäckstück. Und der 31-Jährige hat eine ungenutzte Baustellenampel fachgerecht abmontiert und mitgenommen, weil er sie sauber machen und dann verkaufen wollte. Steht in einer ungenannten Zeitung. Ich überlege gerade, so eine Ampel natürlich zu haben, ist bestimmt sehr nett, aber gab es sowas nicht auch schon, das gibt's doch, gibt's das in der Art nicht in allen möglichen Baumärkten oder haben die andere Farben? Ja, die haben, das sind halt dann so Lichtorgeln, das ist halt dann keine Originalampel. Ja, aber ja, muss man deswegen zum Dieb werden und ich weiß es nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Ja, ich weiß auch nicht, aber in den, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns gab es in mehreren Jugendzimmern im Freundeskreis dann irgendwelche Verkehrsschilder und Baustellen, Blink-Dingsies und so. Ja, ich kenne auch jemanden, der hat ein 30er-Schild im Schlafzimmer hängen gehabt. Aber das ist inzwischen schon wieder beim Inhaber angekommen. Also es wurde wieder zurückgebracht. Und ich erinnere mich an einen Umzug, als ich nach Kiel gezogen bin, habe ich dort ein temporäres Parkverbot einrichten dürfen. Das kann man beantragen, glaube ich, in jeder Gemeinde. Und weil eben in der Gegend, wo ich hingezogen bin, da gab es halt wenig Parkplatz. Und deswegen habe ich also ein absolutes Halteverbot dort aufstellen lassen, beziehungsweise ich musste es sogar selber aufstellen, fällt mir ein bei der Gelegenheit. Ich musste also beim Ordnungsamt eine Gebühr bezahlen und dann konnte ich mir bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr wo, konnte ich mir dann also die Schilder abholen und so ein Mast und diese komischen Füße da, die unheimlich schwer sind. Und dann gab es also ganz klipp und klar Anweisungen, wie ich das aufstellen muss. Also das muss so und so weit von der Straße wegstehen und die müssen mindestens so und so weit auseinander sein. Und ich musste die Kennzeichen der Autos fotografieren und dokumentieren, die zum Zeitpunkt des Aufstellens dort standen. Damit eben die Halter, wenn jetzt an dem Tag, wenn ich an dem mein Umzug sein würde, wenn die dann da immer noch stünden und ich die wegtransportieren lasse, dass dann eben man sagen kann, okay, der Mensch wusste das nicht. Und ich habe dann eben auch eine klare Frist bekommen, wie lange vorher die Schilder da stehen müssen. Mhm. So, und eins dieser Schilder ist dann verschwunden, das war weg. Also irgendjemand hat sich dann ein absolutes Halteverbot mitgenommen, weil das irgendwie gebrauchen konnte. Und du musstest aber nicht nachweisen, dass du das jetzt eingeheimst hast, oder wie? Ich bin dann natürlich um die Ecke gegangen zur Polizeistation, habe den Diebstahl angezeigt und die haben ein Protokoll gefertigt und das habe ich dann mitsamt den restlichen Schildern dort abgegeben. Und über das Weitere, also ich glaube nicht, dass das jemals gefunden worden ist oder dass da überhaupt ermittelt wurde, weil ich auch nur die Tatzeit ungefähr eingrenzen konnte. Ich habe da ja nicht gewohnt. Das heißt, ich war auch da nicht auf der Ecke regelmäßig. Ich konnte nur sagen, ich habe es dann aufgestellt und an dem Tag, wo wir umgezogen sind, war das Schild weg. Insofern, keine Ahnung. Und das war dann hinreichend vage, dass da eben nichts bei rausgekommen ist. Ich habe da aber nie wieder was von gehört. Also weder, dass ich eine Rechnung bekommen hätte, noch irgendwie, dass ich einen Brief bekommen habe, das Verfahren wurde eingestellt. Ja, aber was braucht ihr, warum braucht ihr so ein Ding, so ein Halteverbot oder Parkverbot? Naja, was weiß ich, dann hast du halt keine Ahnung. So ein Uts gebraucht ist da, normalerweise ja, kriegst du ja da so ein altes, verschrammeltes. Ja, und die Dinger sind riesig. Also ja? Das hat irgendwie einen Durchmesser vom halben Meter. Wo will man sowas denn hinhängen? Also es hängt da wahrscheinlich irgendwie neben der Haustür oder im Hof. Ja, das kann ich mir noch vorstellen, dass sich das jemand in den Hinterhof gehangen hat. Vor die Garage. Damit da keiner parkt oder so. Sowas, das könnte sein. Aber das ist größer als ein halber Meter. Ja, also ich fand es jedenfalls, als ich das Ding dabei hatte, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her, dass ich gedacht habe, mein lieber Scholli, ist das aber groß. Ja, genau, und nicht sehr leicht. Und, genau, ja. Das kommt noch dazu. Ja, und eine Ampel ist da ein ganz ähnliches Kaliber und kann man halt auch offenbar gebrauchen, also ich hätte da diverse Anwendungen. Was hat die für eine Stromversorgung? Also diese Baustellenampel, das gibt ja, da ist ja ein Symbolbild angebracht. Da ist unten in diesem Fuß, meines Wissens, sind da ein oder zwei Autobatterien drin. Also ich denke, dass sie auf 12 Volt läuft, aber das kann man ja umbauen. Und dann kannst du dir halt, was weiß ich, vor dein Podcast-Zimmer hängst du dir halt eine Ampel und wenn du dein Mikrofon einschaltest, dann drückst du halt auf den Knopf fürs Rotlicht und wenn du es wieder ausschaltest, dann wird es grün. Okay, jetzt mach aber hier keine Verdächtigungen auf, ich habe sie nicht geholt. Ah nee, der ist ja schon wieder gefasst worden. Ah, der ist schon wieder gefasst worden, aber der war auf dem Weg zu dir. Ja, genau. Oh, verdammt, das war mein Herzallerliebster. Ja. Der ist 31? Nee, ach, das wäre ja noch schöner. Hat er ein falsches Alter angegeben, bei dir oder bei den Polizisten? Wahrscheinlich bei mir. Und ich bin drauf reingefallen. Verdammt nochmal. Oi. Ja, der Westkirchen-Andi hat uns was geschickt und zwar ein Fall aus Förde, der Niederrhein-Anzeiger schreibt, durch die Folie schimmern Gebeine. Was war da los? Genau, das hat einige Aufregung in Spellen, wo immer das auch ist, hervorgerufen und zwar in der Weseler Straße. Da muss wohl ein Autofahrer am Straßenrand im Grünstreifen einen Körper in einer Folie verpackt entdeckt haben. Und die Polizei ist dann hingefahren und hat die aufgrund dieser aufgeregten Anrufer, die da sich bei der Polizei gemeldet haben, und da hat sich dann nach einem Riesenschreck entpuppt, dass da eine 50 Kilogramm schwere Latexdame verpackt gewesen war. Und die war natürlich lebensgroß. Und als die dann da so ausgepackt worden war, kam natürlich heraus, dass da Gott sei Dank keine Leiche war. Was damit jetzt, ja, mit dieser Fundsache jetzt auf sich hat, das können wir jetzt spekulieren. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht drunter vorstellen, dass das irgendein DPD-Fahrer verloren hat oder so. Ich hatte natürlich gleich wieder die Geocacher in Verdacht, die sind ja da prädestiniert für diesen Fall. Aber was könnte denn das noch gewesen sein? Immerhin kostet so eine Dame rund 800 Euro. Recherchierten die Beamten, müssen wir dazu sagen. Das steht so im Polizeibericht. Ja, das, was kann da der Grund sein? Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass das ein Gag für einen Junggesellenabschied war oder... 800 Euro. Ja, weiß ich dann nicht. Lass es 400 sein, auch wenn die sich jetzt verschätzt haben mit dem... Aber trotzdem. Und dann auch, warum in Folie eingeschweißt? Haben die was ausprobiert, was man nicht ausprobieren sollte? Naja, wenn, also hier steht ja, die lebensgroße zugeschnürte Maid fing beim Auspacken auch sofort an, Geräusche zu machen. Also, das kann natürlich sein, also wenn sie damit anfing, beim Auspacken, dann wird es möglicherweise irgendwie das Einpacken dazu geführt haben, dass sie endlich mal die Klappe hält oder dass man sie dann ungestört transportieren kann. Das kann ja auch sein. Du kommst irgendwie nach einem anstrengenden Tag von der Arbeit an und dann trifft dich deine Nachbarin im Flur und sagt, entschuldigt sie, in ihrer Wohnung sind so Geräusche, was ist da los? Ach, die macht Geräusche? Da steht doch hier. Ja, aber was macht die für ein Geräusch? Ich dachte, die hat jetzt irgendwie Luft verloren oder sonst irgendwas. Es handelt sich um eine Sexpuppe. Ja, aber was wird die für Geräusche machen? Kenne ich mich da aus? Dann musst du doch als Mann Bescheid wissen. Was weiß denn ich über Sexpuppen? Aber das ist doch relativ eindeutig. Nee, so ein es handelt sich ja offenbar um ein Qualitätsprodukt von dem Preis her. Und dann steht da ja wohl auch, also lebensgroß, 50 Kilogramm schwer, also die scheint ja auch einigermaßen lebensecht dann zu sein. Weiß der Geier, was die für. Ja, aber dann klebe ich doch den Monitor, wollte ich ja schon, den Lautsprecher zu, aber ich wickel die doch die nicht Frage komplett. Ist, naja, also die Frage ist ja, wo genau wird denn dieser Lautsprecher sitzen? Also sprich, kommt man da ran? Der Mund ist es wahrscheinlich nicht, denn der ist bei dieser Art von Gerät auch, für andere Dinge reserviert, nicht für Geräusche machen. Ja, aber doch nicht an irgendwelchen anderen Öffnungen, wenn dann irgendwo am Rücken mit wird. Ja, aber weißt du denn nicht, ob da jetzt irgendwie, ob man da drankommt und da was abkleben kann? Oder ob es dann nicht doch einfacher ist zu sagen, ich packe das denn so lange in Folie ein, bis es ruhig ist. Aber die Latex-Samen ist doch mit Luft gefüllt, oder nicht? Ja, weißt du ja nicht. Oder gibt es die auch voll? Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber doch, warte mal, ich hab mal einen Bericht gesehen in diesem Fernsehen. Und zwar gibt es eine Firma, die lebensechte Latexpuppen herstellt, die man sich sozusagen selber konfektionieren kann, was Körperform, Hautfarbe, Haare, Augen etc. angeht. Und da ist überhaupt nichts mit Luft. Das sind einfach, ja, wie so Schaufensterpuppen, nur halt eben dem menschlichen Körper sehr viel stärker nachgeahmt. Aber Schaufensterpuppen sind doch auch hohl, oder nicht? Ja, die sind hohl, richtig, aber. Also das Latex ist ja erstmal nur ein Beispiel. Material, das ist, meinst du, das ist voll gefüllt mit irgendwelchem Schaumstoff oder? Ja, die haben, also wie gesagt, diese Puppen sind nach diesem Fernsehbericht so designt, dass man eben den Eindruck haben könnte, dass es sich um eine zwar etwas leblose und hüftsteife, aber immerhin Person halt handelt. So eine wird es wohl gewesen sein. Ich habe immer noch keine Lösung dafür, warum die irgendwie in Zellophanzeug da eingewickelt worden ist, aus welchen Gründen auch immer. Du sagst jetzt, um sie still zu kriegen, aber vielleicht sollte die eigentlich nur feuchtigkeitssicher verpackt werden, um auf einer Junggesellen-Bootstour das Ganze unbeschadet zu überstehen. Mhm. Entschuldige, ich schicke dir mal einen Link zu einer Firma. Und also ich könnte mir vorstellen, dass es sich um ein ähnliches Produkt handeln könnte. Die hier sind alle deutlich teurer. Was passiert jetzt, wenn ich da jetzt draufkomme? Das ist ein Online-Shop für solche. Nein. Also nicht wahnsinnig sehr Lieber Herz allerliebster. Ich bin da nur raufgegangen aus Recherchegründen. Ich hatte jetzt keinen. Okay. So. Ah, die sind ja verdammt echt. Du machst schon einen Explicit-Button an unser Ding, das weißt du, gell? Du denkst dran. Ja. Aha. Aber preislich kommen wir schon langsam in die Richtung von dem, was der Polizist gesagt hat. Also 1500 Euro für so ein Ding? Ja. Und dann gibt es da wahrscheinlich noch diverse Extras, die man dazu buchen kann. Ich hätte vielleicht doch den Inkognito-Modus einschalten sollen vom Browser. Naja. Das muss ich erklären. Es geht nur. Es ist zum Glück dokumentiert, dass das ausschließlich zu Recherchezwecken stattgefunden hat. Ups, ich habe gerade mitgekriegt, dass ich meine Aufnahme gar nicht gestartet habe. Aber ich habe es nochmal überprüft. Das wird alles aufgezeichnet zu Qualitätssicherungszwecken. Okay. Für die Wissenschaft. Nein, aber sowas, also da siehst du halt auch einfach schon vom Bild her, da ist nichts los mit Luft und da ist nichts irgendwie. Das stimmt, das sieht sehr kompakt aus. Und wie echt auch, es ist der Wahnsinn. Also naja, und die sind halt auch, also nach allem, was ich aus diesem Fernsehbericht höre, geben die sich auch enorme Mühe, so das Hautgefühl eben nachzustellen, dass du halt auch den Eindruck hast, wenn du die anfasst, dass es kein Stück Plastik ist. Soweit das eben möglich ist. Keine Ahnung. Ja. Ja, sowas. Gut. So, dann bleibt trotzdem die Frage, warum lag die Dame foliert am Straßenrand? Ja, also es wird sich wohl nicht darum gehandelt haben, dass man sie vor Feuchtigkeit schützen kann, denn ich glaube, das hätte ihr nichts ausgemacht. Oh Gott, jetzt rutschen wir aber ab. Könnten nee, so Latex ist doch wasserdicht. Darum geht das doch. Okay. Na, was weiß ich nicht. Aber es hätte natürlich, ist klar, kann das auch eine sehr, sehr abgefahrene Art von Schnitzeljagd ursprünglich mal gewesen sein. Durchaus. Also dafür sind wir ja bekannt. Also von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwo. Wir? entsorgter Geocaches. Natürlich, ich bin auch Geocacherin. Ach so. Ich dachte, nee, ich habe nur gedacht, dass du da vielleicht irgendwie... Nein. Ja, wer weiß, ob das nochmal aufkommt, ob wir da nochmal was hören, aber vermutlich nicht. Vielleicht braucht es auch irgendjemand. Das ist es doch. Hm? Es gibt ganz klar eine Verbindung zu der Ampel. Wie da hatte das? Jemand, naja, also der wollte, der hat erst die Ampel sich geholt und hat sich dann gedacht, wenn ich schon mal das rote Licht habe. Naja, gut, okay. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht nicht. Nee, ja, wirklich. Gut, wechseln wir zu was Schönem, zu einem Spatz. Ein kleiner Vogel. Genau. Auch von Andi, ein Link bei RTL Nord lief ein Bericht, den wir bei Facebook jetzt dann nur noch finden. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ein kleiner Spatz ist in ein Zaunrohr gefallen. So ein Maschendrahtzaun, der hat ja solche Metallpfosten. In diesem Fall war dieser Pfosten irgendwie 1,70 Meter lang und halt oben offen. Und wie auch immer, aber der Vogel ist da reingefallen und naturgemäß kam er dann nicht mehr raus, weil das Rohr natürlich selbst für einen Spatz vergleichsweise eng ist. Und da konnte er sich nicht flatternd draus befreien. Klettern können Spatzen schlecht, gerade im Inneren von Metallrohren offenbar, sonst wäre er rausgekommen. Also kam die Feuerwehr dazu. Nur was macht man denn da, um so einen Spatz rauszuholen? Und wenn der Arm zu kurz ist, weil wenn der Arm zu kurz ist, das Loch ist zu eng. Und weil der Spatz eben kein Latex-Spatz war, konnte man ihn auch nicht rausspülen. Also haben sie etwas sehr Cleveres gemacht. Und zwar haben sie irgendwie sah im Video aus wie eine Strumpfhose oder irgendwas, was sie über ein Staubsaugerrohr gezogen haben und haben dann auf kleinster Stufe den Spatz angesaugt und damit rausgeholt. Genau, die Öffnung haben sie aber vorher abgedeckt, genau, damit er da nicht eingesaugt wird. Genau. Richtig. Und dadurch konnte der Spatz nicht im Rohr verschwinden vom Staubsauger, sondern ist vorne stecken geblieben und sie konnten ihn rausnehmen. Sehr schön gemacht. Und ich habe parallel dazu überlegt, ob das mit dem Ausschwimmen nicht doch gegangen wäre, aber ich glaube, es wäre nicht schnell genug gegangen. Da wäre der kleine Spatz vermutlich ertrunken, wenn man da jetzt Wasser reingeschüttet hätte, um ihn aufschwimmen zu lassen. Ja, wenn man es von unten hätte reinspülen können, das Wasser, dann wäre es vielleicht gegangen. Weil ich glaube, auch wenn es nicht alle Vögel wissen, alle Vögel können schwimmen, weil sie so leicht sind, ist auch eher eine Vermutung von mir. Ich sage es nochmal extra dazu. Falls jemand biologisch ausgebildet ist, möge er mir diesen inhaltlichen Fehler gegebenenfalls verzeihen. Also ich glaube, dass wenn man von unten das Wasser reingespült hätte, dann hätte der Spatz aufschwimmen können. Aber dadurch, dass man eben nur von oben, dann hätte man ihn wahrscheinlich ertränkt. Ja, schwierig. Ja, jedenfalls so ist er rausgekommen und war zwar zerzaust, aber wohlauf, heißt es in dem Bericht. Sehr schön. Ach, sowas mag ich doch gerne, wenn es so gut ausgeht. Ja. Herrlich. Ja, und dann habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, eigentlich ganz unspektakulär, aber es hat mich so wahnsinnig an meinen eigenen Fahrlehrer erinnert und deswegen habe ich das Thema einfach mal mitgebracht. In Neu-Ulm ist ein Fahrlehrer ausgerastet. Es hat sich nämlich ein Kleinkraftradfahrer vor sein Fahrschulfahrzeug gestellt. Aha. Und daraufhin konnte der Fahrlehrer mit seiner Fahrschülerin nicht mehr anfahren. Und da ist der Fahrlehrer dann ausgestiegen und muss diesen Motorrollerfahrer angesprochen haben. Und daraus hat sich dann ein verbaler Streit entwickelt. Aha. Und in dessen Verlauf hat der Fahrlehrer aus seinem Fahrzeug ein Desinfektionsmittel geholt und den Rollerfahrer damit angesprüht. Und im Gerangel konnte dann der Rollerfahrer das Desinfektionsmittel wieder dem Fahrlehrer entreißen und umgekehrt diesem dann ins Gesicht sprühen. Fand ich grenzwertig, weil das ist ja jetzt schon so ein Desinfektionsmittel, ist ja jetzt hat ja jetzt im Grunde fast jeder. Und dass das jetzt so zu so einem, zu so einer kleinen Waffe geworden ist, fand ich schon ein bisschen, bemerkenswert. Ja. Vor allem der unterschiedliche. Also es gibt ja welche, die sind vielleicht nicht so streng, aber tun natürlich in den Augen auch weh. Aber ich habe auch schon teilweise Desinfektionsmittel gehabt, die haben sogar an der Hand schon richtig wehgetan. Und wenn du sowas in die Augen kriegst, das finde ich böse. Ja. Deswegen wurden sie ja auch beide wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt. Also beide kriegen die gleiche Anzeige, völlig zu Recht, ohne Frage. Aber ich habe die Situation noch nicht ganz verstanden. Also offenbar war es so, das Fahrschulauto stand irgendwo am Fahrbahnrand oder möglicherweise sogar in einer Parkbucht. Und die wollten jetzt losfahren und sich in den Verkehr einfädeln und dann hat sich der Rollerfahrer hat dann geparkt. Also es, offensichtlich, ja. Es liest so, im ersten Moment, beim ersten Lesen habe ich gedacht, die standen an der Ampel oder irgendwas. Mhm. Und das hätte ich dann überhaupt gar nicht verstanden. Was macht das für einen Unterschied jetzt? Naja, wenn sie an der Ampel stehen und stellt sich jemand vor dich, dann kannst du ja spätestens dann anfahren, wenn der andere wegfährt. Ach so, also, okay. Weißt du, das ist ja, okay. Also es muss sich um einen Parkvorgang gehandelt haben. Mhm. Ja, okay. Ja, du meine Güte. Also ich an ihrer Stelle hätte mir dann ja danach eine neue Fahrschule gesucht. Ah, so weit denkst du, okay. Ja, also möchtest du mit so einem Choleriker weiter im Auto sitzen? Wenn er mit mir auch so umgeht, wahrscheinlich nicht. Es ist die Frage, ob er mit mir auch so umgegangen wäre. Naja, also ich habe, wenn ich mich an meine Fahrlehrer erinnere, ich habe in der Fahrschule, in der ich war, hat man einfach wechselweise das gesamte Personal immer mal mit im Auto gehabt. Und die waren auch alle irgendwie so ein bisschen, dass sie schon darauf hingewiesen haben, wenn vor uns jemand jetzt nicht so besonders prima am Verkehr teilnimmt, aber die hätten halt nie irgendjemand angeschrien oder so. Oder wären gar ausgestiegen. Und ich glaube, also, deswegen meine Geschichte, warum ich das nämlich mitgebracht habe. Ich hatte einen sehr coolen Fahrlehrer, also den besten vom ganzen Allgäu. War, glaube ich, gebürtiger Pfälzer, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei dem ist nämlich etwas Ähnliches mal passiert. Also kennst du ja Fahrschüler, der wirkt mal gerne an der Ampel das Auto ab oder so. Kann ja mal passieren. Und da ist der immer ganz cool geblieben, ist ausgestiegen, hat erst das Auto abstellen lassen. So, jetzt nimmst du mal Gang raus, ziehst Handbremse an, so, und jetzt gehe ich mal raus. Und dann ist er rausgegangen, ist zu dem hinter ihm, den Hupenden, hingegangen, hat ihm eine Seitenscheibe getippt. Und wenn der dann das Fenster runtergelassen hat, hat er gesagt, in seinem schönen Pfälzer Dialekt hat er dann angefangen, guten Tag, das da vorne ist ein Fahrschulauto. Und sie haben auch mal früher so angefangen. Und es kann durchaus mal passieren, dass das Auto mal abgewürgt wird. Und da geht die Welt nicht voll unter. Und sie haben es doch bestimmt nicht so eilig, dass sie hier stundenlang mit mir diskutieren können. Und dann hat er den ganze Weile da aufgehalten und zugetextet. Und der ist wirklich die Ruhe selbst geblieben. Aber ich kann mir schon vorstellen, bloß in der Situation nicht. Ich meine, das wird der Rollerfahrer ja auch nicht mit Absicht gemacht haben, dass der sich da genau davor stellt. Naja, eben. Und man kann doch in so einer Situation sagen, Entschuldigung, so wie Sie hier stehen, kommen wir gerade nicht raus, fahren Sie mal eben zur Seite. Ja. Wir sind in 2 Minuten weg, dann können Sie sich wieder hinstellen. Auch das wäre ja, also ja. Außer es wäre irgendwie ziemlich, nicht grob fahrlässig, aber es wäre irgendwie provozierend gewesen, dass der sich wirklich so bescheuert da reinstellt, weil vielleicht sogar quer reinstellt, weil das jetzt noch eine Lücke ist und dass er da vielleicht gerade unachtsam war und nicht gesehen hat, dass der rausfährt. Und Also da können wir ja nur interpretieren, was in dem Text steht, aber so klingt es für mich, dass der eben so nah an dem Fahrschulwagen dran seinen Roller abgestellt hat, dass die nicht mehr rausfahren konnte. Also so. Und dass selbst der Fahrlehrer dann gesagt hat, na gut, jetzt, also der kann ja natürlich, könnte er von der Beifahrerseite dann sagen, na komm, dann fahre ich jetzt halt los und das Auto da rauslenken, aber dann wird der auch gesagt haben, das ist eigentlich viel zu eng. So, und dann, also dass er den Typen anspricht und ihn darauf hinweist, dass es jetzt gerade irgendwie nicht so geil ist, das kann ich schon verstehen, aber dass es dann da zum Streit kommt und dass das jetzt hochgeschaukelt halt hat, prügeln und alles. Es hörte sich jetzt auch nicht so an oder es liest sich nicht raus, dass der Fahrlehrer gleich ihn angeblafft hätte oder so, sondern vielleicht hat der andere ihm aber auch lautstark Kontra gegeben oder. Ja, aber selbst dann muss man doch gerade als Fahrlehrer. Muss man doch dann Vorbild sein im Straßenverkehr und ruhig bleiben und im Zweifelsfall halt die Rennleitung verständigen und das polizeilich klären lassen. Also bevor ich da jetzt selber irgendjemanden Also du machst das, merke ich gerade schon, an diesem Fahrlehrer fest. Ich habe gerade jetzt überlegt, wenn das jetzt kein Fahrlehrer wäre, sondern du und ich, ganz normal. Bei mir wäre das nicht so eskaliert. Nein. So eskalieren können, das war ja jetzt meine Frage. Also das hätte bei mir in der Form, wäre das nicht passiert, nein, definitiv. Wenn du jetzt aber nicht mehr rausgekommen wärst aus dieser Lücke, was hättest du denn dann gemacht? Ich hätte den Typen genauso angesprochen, hätte gesagt, Entschuldigung, ich komme hier nicht raus, können Sie bitte den Roller zur Seite nehmen, ich fahre weg und dann können Sie wieder dahin. Gut, jetzt hätte ich als Rollerfahrer zu dir gesagt, ja, sind Sie so bescheuert, dass Sie hier nicht mehr aus der kleinen Parklücke rauskommen? Er hat gesagt, ja. Ich möchte nämlich Ihren Roller nicht kaputt machen. Und mein Auto auch nicht. Oh, Sie wollen ist das eine Drohung? Sie wollen mir meinen Roller kaputt machen? Ich möchte ihn nicht kaputt machen. Und ja, also wie gesagt, ich würde so ein Gespräch nicht eskalieren lassen. Ich würde vielleicht laut werden, aber sobald es in irgendeine Art von Körperlichkeit geht, würde ich mich zurückziehen, mich in mein Auto setzen, die Tür verriegeln, den da draußen wüten lassen und in der Zwischenzeit halt die Polizei anrufen. Ja. Und vielleicht meine Beifahrerin bitten, dass sie ein Video von der ganzen Aktion macht. Ja. Zur Beweissicherung. Aber eigentlich ist schon der Böse der Fahrlehrer, hast du schon recht, weil der ist ja dann gegangen und hat die Waffe geholt. Also der hat das Spray geholt und hat den Typen. So, und hier steht ja auch, dem 49-Jährigen brannten nach dem Vorfall die Augen. Dem Fahrlehrer offenbar nicht. Doch er wurde leicht an der Hand verletzt, als ihm die Desinfektionsflasche entrissen wurde. So, also die haben sich beide irgendwie ein bisschen wehgetan bei der ganzen Geschichte. Aber also so geht's halt nicht. Du kannst so nicht mit Leuten umgehen. Nee. Ob du Fahrlehrerin bist oder nicht. Aber was muss dem vorausgegangen sein? Ist der wirklich so ein Choleriker oder war der schon so angenervt vom Tag, dass der so reagieren muss? Oder erlebt er das so oft, dass er in dem Moment ausgetickt ist und gesagt hat, jetzt reicht's mir aber. Das ist schon der dritte Volldepp, der heute. Naja, aber ganz ehrlich, also ich habe schon mehrfach neben Leuten gesessen, die gerade frisch den Führerschein bekommen haben, die wirklich Fahranfänger waren oder die eben gerade noch dabei waren, ihren Führerschein zu machen. Also so auch so eine, lass uns mal ein paar Runden auf dem Verkehrsübungsplatz drehen, ich möchte gerne ein bisschen üben. So haben wir früher alles gemacht, ist ja auch kein Problem. Ich habe für mich halt einfach gemerkt, dass ich in solchen Situationen mit Fahranfängern ein furchtbar schlechter Beifahrer bin. Warum das denn? Und ich bin einfach sehr, sehr ängstlich in dem Moment. Also wenn jemand, und das ist Erinnerung von aus der Zeit, wo ich schon ein paar Jahre den Führerschein hatte und Leute aus meinem Freundeskreis eben gerade erst. Oder auch später noch. Auch geile Geschichte übrigens. Als ich bei dem Sender gearbeitet habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, hat meine Kollegin, die war damals irgendwie 3, 4, 5 Jahre älter als ich, hatte aber noch keinen Führerschein, weil sie aus Berlin kam, den dort nicht brauchte. Und in der Region Koblenz war es halt ganz cool, einen Führerschein zu haben. Deswegen hat sie den da gemacht. Und dann hatte sie endlich ihren Führerschein bestanden, war ganz stolz. Und wir sind dann abends gemeinsam zu einem Termin gefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, na klar, fährst du. Ich kann's ja, du musst üben. Und das war ganz, ganz schlimm. Also für mich jetzt. Wir sind da angekommen, sind auch alle heilige, mir ist nichts passiert, aber für mich war es einfach ganz, ganz furchtbar. Und wir sind also gefahren und es war auch soweit alles in Ordnung, bis wir auf die Bundesstraße abgebogen sind. Und wir fuhren dann so, und ich habe dann irgendwann so bei Tempo 90 oder Tempo 100, glaube ich, gesagt, du könntest jetzt auch in den 5. Gang schalten. Nachdem ich mir das also schon ein paar Minuten angehört hatte und das war dann grundsätzlich, sagte, oh ja, prima Idee, vielen Dank. Und dann musst du dir also vorstellen, wir befinden uns auf einer Bundesstraße, es ist ein bisschen, es ist schon dämmerig, schummrig. Wir fahren in einer leichten Linkskurve unter einer Brücke durch und die Fahrerin des Fahrzeugs nimmt eine Hand vom Lenkrad, legt die auf die Gangschaltung und senkt dann den Kopf mit den Worten, wo war jetzt nochmal der 5. Gang? Das sind so Momente, wo ich sage, da bin ich jetzt nicht der Richtige für in der Situation. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass es zum Beruf eines Fahrlehrers gehört, in genau so einer Situation sehr ruhig und sehr souverän zu sein und zu sagen, ich sage jetzt den Namen meiner Kollegin nicht, liebe Britta, nimm bitte den Kopf hoch und guck auf die Straße, ich regel das mit dem Schalten. Oder fahr mal am nächsten Parkplatz raus, wir gucken uns nochmal die Gangschaltung an, aber jetzt guckst du bitte auf die Straße. Ja. Und das Ganze ohne rumschreien und ohne die Geduld mit der Menschheit zu verlieren. Also, und da bist du halt wirklich in Situationen, die ja wirklich stressig sein können, weil da eine unmittelbare Gefahr droht. Aber jetzt im stehenden Verkehr in dieser Parkbucht mit dem Rollerfahrer, da so aus der Haut zu fahren, dann ist der Typ für seinen Beruf nicht geeignet, okay, in meinen Augen. Du hast jetzt sehr lange ausgeholt, aber ich habe es kapiert. Dankeschön. Dankeschön. Ich dachte, es kommt irgendwie noch. Aha, aber okay. Nee, das ist... Ja gut, hast recht. Man sollte, ich kenne halt auch solche und solche. Also ja, okay. Ja, nicht jeder hat so einen guten Fahrlehrer gehabt wie ich. Also von dem her. Ja. Richtig, richtig. Okay. Ja. So, ich sehe schon, das wird wieder so eine XXL-Folge. Einfach, weil ich ein bisschen länger brauche heute, um meine Geschichten zu erzählen. Andreas Volkmann hat uns eine Mail geschickt mit einem Zeitungsausschnitt. Ist dir übrigens aufgefallen, dass fast alle Themeneinreichungen, die wir heute bekommen haben, eingescannte Zeitungsausschnitte waren? Ach was. Nachdem wir letztes Mal uns ja darüber unterhalten haben, dass du keine Zeitung mehr hast und jetzt gar nicht mehr richtig in der Zeitung lesen kannst, wie sich das gehört, schicken uns Leute eingescannte Zeitungsausschnitte. Ja, das ist irgendwie ein Statement unserer Hörer, oder? Wir lesen alle gedruckte Zeitung. Wir alle, große Wörter in dem Zusammenhang, machen wir alle eben nicht, aber... Andreas Volkmann macht es, wenn er uns diesen Ausschnitt schreibt. Er schreibt übrigens dazu, anbei ein Foto aus der Windsheimer Zeitung, gehört zu den Nürnberger Nachrichten. Und dann der Nachsatz, sowas gibt's zu lesen, wenn man nicht nur die Überschriften quer liest. Also diese Mail, es ist tatsächlich ein Statement. Ja. Ja, Max Blase, ne? Ja. Also es geht um eine Statue, die den Namen Mutter Gottes trägt. Mhm. Mutter Gottes ist hier ein Wort, so ähnlich wie gute Butter. Und es geht also um eine Marienstatue. Man sieht sie auch in ihrer vollen Pracht am Fuße dieses Zeitungsartikels. Die hat ein blaues Gewand an und so eine Krone auf dem Kopf, hat die Augen geschlossen und in der Hand hält sie, wollen wir ehrlich sein, ein bisschen ungelenk, einen nackten Säugling, mutmaßlich den Heiland. Und diese Statue wurde also gefunden auf einem Autobahnparkplatz, Parkplatz Kurzmandel Ost an der A7 durch die Verkehrspolizei Ansbach. Und diese Statue stand auf einem Betonsockel und sie haben also lange gesucht, was ist das jetzt für eine Statue? Wie kommt die dahin? Wo kommt die her? Was, wie, wo? Und dann sind sie also durch Internetrecherche auf ähnliche Bilder dieser Statue gestoßen, die auf einem lokalen Verkaufsportal angeboten worden war. Und eine 68-Jährige ist die Verkäuferin, sie kommt aus dem Raum Schwabach. Und sie sagt, sie hat diese Statue am 21. Juni für 300 € angeboten und dann an einen Mann verkauft für 270 €. Mhm. Ihr Bruder konnte auch eindeutige Merkmale wiedergeben zur Identifizierung. Und dieser Käufer wiederum hat auch diese Angaben bestätigt und er hatte diese Statue gekauft, sie abgeholt und dann auf dem Heimweg bemerkt, dass die Figur nicht wie gewünscht aus Holz bestand, sondern aus einem Abguss. Und dann hat er sie in einen Mülleimer entsorgt. Jetzt ist allerdings unklar, wer sie wieder herausgezogen und auf einem Betonsockel hingestellt hat. So, also es ist eine Kopie einer Statue, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts üblich war. Der Wert kann im mittleren dreistelligen Bereich liegen, das war er ja nun auch fast. Und weil offenbar niemand die Statue haben wollte, also weder der Käufer noch die Verkäuferin wollten das Ding ja haben, jetzt überlegen sie halt, wohin damit und suchen nach einer Bleibe für die Mutter Gottes auf ihrer Inspektion. Ach, wie schön. Ach je, ja. Okay. Also mein erster Gedanke war, der Mann hat soeben 270 € weggeworfen. Ja. Und das nur, weil das Material nicht stimmte. Er wollte die gerne aus Holz haben. Ja, aber wenn mir das Ding nicht gefällt, dann versuche ich doch das auf einem Online-Portal oder auf diesem örtlichen Verkaufsportal, was da angesprochen worden ist, versuche ich es doch dort wieder loszuwerden, wenn mir das Ding nicht gefällt. Aber ich schmeiße doch nicht einfach weg. Aber ja, es geht ja schon viel früher los. Wo? Der ist ja dahin gefahren und hat die abgeholt. Und hat's nicht kontrolliert oder nicht richtig angeschaut. Das, ja. So, aber und dann, also dann hat er es auf dem Heimweg irgendwann gemerkt, also er hat, steht ja wieder mal nicht explizit drin, wie das dazu kam. So, aber jetzt stelle ich mir vor, das Ding lag in seinem Kofferraum, mutmaßlich in einer Art Kiste, und er hat dann irgendwann, nachdem er die Kiste beim Kauf kurz angehoben hat, gesagt, aha, ja, Marienstatue, Kiste wieder zu, ab in den Kofferraum, hat sich vielleicht noch gewundert, hui, die ist aber schwer für eine Holzstatue, und ist losgefahren. Wie gesagt, ich mutmaße, wissen wir nicht, steht da alles nicht. Und hat dann offenbar auf diesem Parkplatz angehalten und gesagt, jetzt muss ich doch noch mal reingucken, meine schöne Statue anschauen, hihihi. Und hat dann die Kiste wieder aufgemacht und hat gesagt, wunderschöne Statue, und hat dann mal dran geklopft, und es klang eben nicht wie Holz, sondern wie, was weiß ich, Gips oder was auch immer da gegossen wurde. Und dann hat er sich gesagt, die Scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Und anstatt wieder zurückzufahren und zu, und die, die zurückzubringen, zu sagen, tut mir leid, das ist nicht das, was ich haben wollte, ich hätte gerne mein Geld zurück, schmeißt er sie in den Müll. Es ist doch, also das ist von vorne bis hinten total schräg. Ja, okay, du wärst also zurückgefahren und hättest versucht, das wieder den Handel rückgängig zu machen. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ich hätte dann gedacht, okay, da warst du ganz schön blöd, hast du einen Fehler gemacht. Ja, jetzt hast du halt Pech. Also ich wäre jetzt nicht zurückgefahren und hätte wir wissen natürlich auch nicht, ob er nicht möglicherweise angerufen hat und gesagt hat, hier übrigens, das war ja nicht das, was ich eigentlich gedacht habe, dass genau, ich da kaufe. Das kommt noch hinzu. Und die wird vielleicht gesagt haben, hä, Privatverkauf, keine Rücknahme, keine Garantie. Blablabla. So, lange Nase. Und dann war er vielleicht so stinkig, dass er gesagt hat, dann schmeiß ich die Kacke jetzt halt weg. Ja. Ja. Aber trotzdem, 270 Euro schmeißt man nicht weg. Ja, da stelle ich sie doch wieder ein und irgendein Trottel steht schon jeden Tag auf und denkt sich, Mensch, so eine Gipsgottes, Muttergottes möchte ich doch unbedingt haben. Hätte ich das Ding wieder verkauft. Ja. Und wenn ich noch nur noch 90 Euro dafür kriege oder 30 Euro. Aber dann hättest du wenigstens den Eigenbetrag für die kaputte Tür von neulich rausgehabt. Ja, genau. Die Älteren erinnern sich. Ja, aber ja, keine Ahnung. Also das. Aber das Schöne ist ja, dass auch bei der Verkehrspolizei-Inspektion jetzt keiner sofort sagt: Och, Mensch, Statue aus dem Müll, ja klar, nehme ich. So, weißt du? Worauf liest du das? Naja, die Polizei sucht nun eine Bleibe für die Statue auf ihrer Inspektion. Also sie haben auch noch keinen. Ach so. Direkten Abnehmer gefunden. Der begeistert hier schreibt der begeistert und sagt, sagt, stell die so, doch bei mir ins Büro. Richtig, sondern sie gucken jetzt erst nochmal. Ich meine, also ich würde mir so ein Ding auch nicht hinstellen. Und ich wohne halb in der Kirche. Ich wüsste, wo die Platz finden könnte. Dann kannst du ja anrufen bei der Autobahnpolizei in Ansbach. Also nicht bei mir, aber ich habe gerade, wir haben so wunderschöne Grotten hier im Allgäu. Weißt du, so Naturgrotten irgendwo. Und da gibt es immer wieder so schöne kleine Ecken, wo man das aufstellen könnte. Und als Geocache eignet sich das bestimmt auch noch. Die Folge ist ja heute dann mit diesem Ding doch relativ puppenlastig, merke ich gerade. Puppen und Leuchtmittel, das ist eigentlich so das, der Schwerpunkt dieser Sendung. Ja, ach, komisch. Ja, aber sieht wirklich nicht besonders schön aus. Naja, es gibt auch für sowas offenbar eine Zielgruppe, die da mittlere dreistellige Beträge für bezahlt. Also. Aber was den Unterschied macht zwischen Holz und dem Material, aus der die jetzt stammt, ist natürlich. Ja, richtig, genau, das ist eben auch noch das. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man so eine Statue überhaupt haben möchte. Ja gut, wenn du so ein Eckmaterl da hast, so eine richtige Eckbank noch, wenn du so eine Eckbank hast. Nee, da gibt es ja diese, wie heißen denn die Kreuz, diese Ecken, wo die Jesus immer in der Ecke hängt. Wie heißt denn das? Schrein? Nee. Nein. Das ist ein ganz spezieller Begriff. Das gab es ja früher in Bauernhäusern. In jedem Bauernhaus gab es eine Wohnstube, da gab es eine Eckbank und in der Ecke von der Eckbank hing oben in der Ecke an der Wand Jesuskreuz. Und wenn da jetzt so eine Marienstatue wäre, ich meine, gibt es nicht mehr oft, gell? Wahrscheinlich nicht. Bücher haben. Ja, ich bin ja kein Christ, ich kann da sowieso nicht mitreden, aber wenn man gläubig ist und möchte so, ich weiß es nicht. Oder im Wohnzimmer würde ich die auch nicht stehen haben wollen. Das ist ja auch so, Das muss schon ein gewisses Umfeld haben. Also dann würde ich schon sagen, so in so einer Grotte drin, in so einer Mariengrotte, am Ende eines, wie heißen die Pfade mit den 12 Stationen? Pilger? Nee, Pilger nicht. Pfad? Kreuzweg. Auch das? Am Ende eines Kreuzweges, dann so eine schöne Grotte und dort die Marienfigur rein und das wäre doch schön. Aber dann darfst du wahrscheinlich nicht aus dem Material sein. Jetzt ist das Material ist doch egal. Also wenn ich mich jetzt an meinen letzten Aufenthalt in Bayern erinnere, das ist ja nun auch schon eine Weile her, aber da findest du ja an jeder Straßenecke gefühlt irgendwie so ein kleines kapellenartiges Ding, wo vorne irgendwie so ein gusseiserner Zaun ist und da sind dann Kerzen und eben so eine Marienstatue drin. Also die ist ja sowieso eingezäunt, da kommt ja keiner ran, um festzustellen, was das für ein Material ist. Und da würde ich ja sagen, ist es. Feuchtigkeit, wenn das jetzt irgendein Material ist, was halt für außen nicht gedacht ist, dann wird es natürlich nicht so gut sein. Ach so. Ja. Kommt drauf an, wie die lackiert ist. Ach. Wir verzetteln uns, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, ja. Möglicherweise. Also, wenn irgendjemand so eine Marienfigur haben möchte. In die Kommentare damit. Genau. Was soll's. Genau. Ne? Oder wir stellen auch gerne den Kontakt her, wenn jemand die richtige Lösung für unser Mehrwertsteuerproblem hat, dann könnte er vielleicht diese Marienstatue günstig bei der Verkehrspolizei Ansbach erwerben. Nee, Geld dürfen sie ja dafür, glaube ich, nicht kriegen. Sie dürfen ach Himmel, nee, dann sind wir so ähnlich wie bei den Fahrrädern da in Berlin. Ja. Ja, nee, das wollen wir auch nicht. Also. Lass uns über was anderes reden. Das führt hier nicht so richtig weiter. Über was denn? Sollen wir die Kommentare mal drauf eingehen? Oh ja, die Kommentare. Genau, da fangen wir doch an mit Punika. Guten Morgen, sehr spannend fand ich eure Diskussion rund um das Thema Zeitung. Ich selbst gehöre zum Team Dotti und liebe unsere Tageszeitung. Selbst die Lesegewohnheiten sind die gleichen. Ich arbeite mich vom lokalen hinteren Teil zum Weltgeschehen vorne vor. Natürlich bekommt man aktuelle Themen in anderen Medien schneller vermittelt. In der Tageszeitung lese ich dann gerne die Hintergrundberichte oder auch mal konträre Meinungen. Das hilft mir sehr bei der eigenen Meinungsbildung, die dann nicht immer mit der Twitter-Blasenmeinung übereinstimmt. Außerdem weitet die Tageszeitung meinen Blick auf Themen, die ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Im Regionalteil bekomme ich viele Infos über Aktuelles aus der Gemeinde oder dem Kreis, über die ich mich sonst nur sehr schwer informieren könnte. In meinem Fall kommt der Lokalteil, Achtung Fraktur, aus der Gemeinde bzw. dem Bezirk. Jetzt hat sie da einen Link mitgeschickt. Landeszeitung. Ah, und Achtung, das tut ja weh. Frakturschrift kursiv gestellt. Geht's eigentlich noch? Wie kann man eine Schrift so vergewaltigen? Unglaublich. Alle anderen Teile kommen von den Nürnberger Nachrichten, die sich mit einer Auflage von 220.000 Stück durchaus mit den Großen der Branche vergleichen können. Es kommt also nicht vor, dass der gleiche Redakteur über die örtliche Feuerwehr und das Weltgeschehen berichtet. Alles in allem wieder eine schöne Folge und keinesfalls zu lang. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ach, sie hat mir ja aus der Seele gesprochen, das muss ich ja schon sagen, gell? Mhm. Ja, ja. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, Elke und ich sind ein Jahrgang, also Jahrgang nicht, aber eine Altersklasse. Und von dem her ist das vielleicht auch so ein bisschen, das Altersbedingte. Naja, also ich will ja nicht ausschließen, also ich arbeite ja nun mal selber in den Medien und viele Informationen, die in der Zeitung stehen, kenne ich halt schon vom Vortag. Im Zweifelsfall. Also bei mir kommen ja Informationen beruflich bedingt schon ganz anders an. Insofern ist das Zeitunglesen für mich halt nur noch so ein Abscannen von, ja, hatten wir, oh, das ist interessant und das ist nicht relevant für unsere Leute, weil ich kann halt in einem landesweiten Radioprogramm relativ schlecht davon berichten, dass in Kleinpusemuckel jetzt irgendwie ein neues Feuerwehrauto angeschafft worden ist oder beantragt wurde, weil das halt in 20 anderen Gemeinden im Land genauso passiert. So, das ist jetzt nicht, also da komme ich nicht so richtig weiter mit, aber der ganze andere Teil, den kenne ich halt im Zweifelsfall auch schon, weil ich vielleicht selber in der Kreistagssitzung oder der Gemeinderatssitzung zufällig gesessen habe. Mhm. Und weil ich, also bei uns die eine Lokalzeitung, die ich unter anderem auch lese, die haben manche Themen aus der Stadtratssitzung mit einer Woche Verzögerung. Okay. Also da ist dann, findet die Sitzung statt und dann ist halt mehrere Tage nichts dazu im Blatt. Ach, und was. Dann kommt eben der Artikel, der aber auch nicht viel mehr macht, als die Sitzung nachzuerzählen. Also der jetzt irgendwie, weißt du, wenn die jetzt sagen würden, okay, aufgrund dieses einen Punktes recherchieren wir mal und erzählen dann die Geschichte, die dahinter steckt. Also warum müssen denn jetzt die ein neues Feuerwehrauto haben, um einfach mal bei dem Bild zu bleiben? Was sagen die Feuerwehrleute, keine Ahnung, passt dieses neue Feuerwehrauto überhaupt ins Gerätehaus rein oder musste man da dann auch nochmal anbauen, bla bla bla. Das passiert da halt nicht. In diesen Artikeln wird eben einfach die Sitzung mit den Argumenten, die Argumente und das Thema haben sie auch noch besprochen, wird einfach nur nacherzählt. Und das verstehe ich dann nicht. Aber wie gesagt, das geht ja mehr darum, wie wir Zeitung lesen. Insofern müssen wir das Thema nicht nochmal aufmachen. Nee, aber das kenne ich jetzt so nicht. Also unsere Tageszeitung, die wir hier haben, die greift genau dieses Thema dann auf. Hat es überhaupt Sinn, das neue Feuerwehrauto anzuschaffen? Welche Kosten kommen auf uns zu? Welche werden bezuschusst? Was muss passieren, damit es zu bezuschusst wird? Sind ja alles Sachen, die in der Sitzung besprochen werden. Also, weiß nicht, ich bin relativ regelmäßig auf Stadtratssitzungen und in Kreistagssitzungen dabei. Da gibt es eine Tischvorlage. Da steht dann drauf, der Antrag hier so und so, neues Feuerwehrauto. Und da wird dann eben ausführlich begründet, warum. Ja, aber das kriegst du ja mit, weil du vor Ort warst. Aber in der Regel, der Leser ist ja nicht normalerweise vor Ort und kriegt das mit. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass solche Sachen dann auch in dem Artikel stehen. Richtig, aber ich sagte ja, dass Informationen bei mir anders ankommen, weil ich mich halt beruflich damit beschäftige und sowieso auch mit da war. Okay. Deswegen muss ich die Zeitung ja gar nicht so gründlich lesen. Weil für mich das eben im Zweifelsfall schon mal, auch die Meldung mit der Marienstatue, das hätte ich halt wahrscheinlich einen Tag vorher als Pressemitteilung von der Polizei bekommen. Verstehe. Denn das ist ja nicht so, dass der Zeitungsreporter regelmäßig bei der Autobahnpolizei Ansbach klingelt und sagt, Mensch Leute, habt ihr in den letzten Tagen mal was Neues gefunden? Also meinst du jetzt, dass das nicht unbedingt eine Alterssache ist, sondern jetzt einfach, weil du anders fokussiert bist auf Nachrichten als wir? Genau. Okay, jetzt müssen wir halt noch einen jüngeren Hörer haben, der uns erzählt, wie er Zeitung liest. Bitte. Unbedingt. Wir hatten ja durchaus auch einen Hörer, der sich bei Twitter nochmal gemeldet hat, dass wir auch auf die Angebote von beispielsweise BR24 eingehen könnten oder auf spezialisierte Nachrichten-Podcasts oder Nachrichten-Apps. Wo ich jetzt halt gesagt habe, da ging es ja gar nicht drum, sondern nur um den Ist-Zustand deines Medienkonsums. Aber dann greifen wir es doch an der Stelle gleich mal auf. Wäre das denn ein Thema für dich, dass du jetzt sagst, der Bayerische Rundfunk, der macht ja auch regionalisierte Nachrichten und hat eine spezielle App, wo du die also so dann regionalisiert, lesen könntest? Wie ich sie gerne haben möchte, dass er auch das berichtet, was bei mir hier im Guy passiert, macht er ja nicht. Also so. Was ist denn dieses Guy, von dem du immer sprichst? Region. Ich habe das von dir schon mehrfach gehört, ich konnte das nie einordnen. Okay, nee, also was halt hier im Geil, das ist halt in der Region, wo ich hier lebe, im Kreis ungefähr. Also so. Das Allgäu ist ja auch das Geil, also das ist ja, ach so. Es kommt davon abgeleitet. Also das Geil ist die Region um einen herum. Mhm. Ich muss gerade unwillkürlich an Gau denken. Ja, achso, nee, so das wie möchten wir dann doch nicht. Nee, ja, das aber, möchten wir dann nicht unbedingt. Nee, aber das scheint ja irgendwie eine sprachliche Verwandtschaft zu geben. Kommt also ohne aber jetzt, vermutlich auch daher, ohne jetzt geschichtlich einzutauchen. Aber ich denke, das kommt auch aus der Richtung. Genau. Verstehe. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, weil dieses BR24 oder so vermutlich nicht aus unserer Gegend berichtet und das wäre mir dann, ja, da würde mir einfach was fehlen. Aber wenn wir Nachrichten-Apps ansprechen, dann kann ich gerade mal auf meinen Podcatcher gucken. Was habe ich denn da? Da habe ich das Tagesticket vom Bayerischen Rundfunk. Da habe ich den Verbrauchertipp. Da habe ich die Augsburger Allgemeine. Da habe ich die Allgäuer Zeitung. Ja, du könntest dann halt bei BR24 regionalisieren Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben. Schwaben wäre dann das erste. Und das ist dann halt, es geht dann eben wieder nicht so weit runter auf die Gemeindeebene. Gai-Ebene, genau. Gai, natürlich, Entschuldigung. Gai-Ebene. Ja, natürlich, könnte man. Also teilweise hole ich meine Informationen auch daher. Aber ja, die Tageszeitung gibt mir eigentlich einen schönen Überblick über meine Bereiche, so wie das halt eben Punika so wunderbar beschrieben hat, wo man eben aus der Gemeinde und dem Kreis genauso informiert wird, wie eben der überregionale Teil, der ja auch aus fundierten Bereichen hinzugezogen wird. Und da wird die Zeitung dann eben mit dem Vorder- und Hinterteil zusammengestellt. Und das ist einfach, ja. Okay. Okay. Gut, Lob dafür gab es auch von Wolfgang, der schreibt, ich habe den Pod noch nicht zu Ende gehört, aber das Lob für die Diskussion rund um das Abo im Internet bringt's. Also der war auch ganz, ganz angetan und begeistert davon. So, dann haben wir noch die Frage, das kommt von Dirk, mit dem roten X auf der Autobahn, welches zu einer Vielzahl von Knöllchen geführt hat. Diese Kreuze, schreibt Dirk, haben die gleiche Aussage wie das runde Schild mit weiß und rotem Rand, hier fährt keiner. Hinzu kommt, dass in einem solchen Fall einige Elektronikschilder vorher frühzeitig durch Pfeile auf die Verengung hingewiesen und das Räumen der Spur angeordnet wird. In diesem Fall sind die Pfeile von links oben nach rechts unten, um den Verkehr nach rechts zu führen. Natürlich spielt da eine durchgezogene Linie keine Rolle, die im Bereich der Pfeile gegebenenfalls noch nicht da war. Meiner Erfahrung nach, schreibt Dirk, ist es bei mehrspuriger Sperrung so, dass stufenweise zunächst durch Pfeil und Kreuz die hier linke Spur gesperrt wird und danach die Mittelspur. Sieht man also die Pfeile, darf man noch bis zum roten Kreuz fahren, aber dann muss man die Spur im Reißverschlussverfahren verlassen. In Klammern, ich weiß, klappt eh nie. Gruß Dirk. Ja, ja, das ist ja im Wesentlichen das genau, wie wir es auch diskutiert haben, ja. Aber ergänzt um diese Ankündigungspfeile, die haben wir da, glaube ich, ja, nicht erwähnt. Ja, und vor allem bringt er es eher auf den Punkt. Was mich halt, während wir darüber diskutiert haben in der letzten Episode, ein bisschen irritiert hat, war dieses Bild, das da als Musterbeispiel mit aufgeführt war. Das war etwas irritierend. Also das war nämlich eine lange Autoschlange, die über dieses Kreuz hinaus noch dort gestanden hat. Und das war irgendwie, dieses ganze Bild hat etwas irritiert. Und ich habe mir das hinterher auch nochmal angehört, was wir gesagt haben. Ich dachte, Moment, langsam, das hat das Bild gar nicht gezeigt. Das Bild war so komisch, seltsam aufgenommen gehabt. Aber Dirk hat es wirklich richtig zusammengefasst und ja, super. Dann haben wir noch eine Zuschrift gekriegt von Mario, dem Cross-Rebell, wenn ich das richtig übersetze. Mhm, Cross-Golf-Rebell, ja. Genau, und der ist auch nochmal auf das Thema eingegangen, weil ich ja gesagt habe, wir haben hier eine 70er-Zone, und ich verstehe nicht und sehe nicht ein, warum man da 70 fahren soll. Und das hat ihn doch sehr irritiert. Und da hat er gemeint, Dotti, wenn da 70 steht oder 80, dann fährt man die, Punkt. Dass du das gegebenenfalls nicht verstehst, mag ja sein, aber Schilder stehen nicht ohne Grund da. Du ersäufst doch auch keine Katzenbabys, nur weil sie kein Schild umhaben, bitte nicht ersäufen. Das hat nichts mit Mitdenken zu tun, sondern mit Denken. Wenn du mitgedacht hättest, würde dir gegebenenfalls einfallen, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, wie man eine Situation entschärfen kann. Ich muss nicht jede Anweisung verstehen, sondern mich dran halten. Denn das erwarten die anderen Verkehrsteilnehmer auch und vielleicht sind darunter welche, die den Sinn der Geschwindigkeitsbegrenzung kennen oder verstehen. Und darauf habe ich geantwortet, hi, du brauchst dir keine Sorgen machen, ich halte mich auch an die Regeln und der erste und einzige Strafzettel, den ich wegen zu schnellen Fahrens bekommen habe, liegt auch schon 15 Jahre zurück. Ich bin einfach der Meinung, dass es einfach zu viele Gebote, Verbote und Anordnungen gibt und dem Menschen das Denken und verantwortungsbewusste Handeln abgenommen bzw. aberzogen wird. Deshalb hinkt in meinen Augen auch dein Vergleich mit den Katzenbabys. Ich brauche ja auch kein Schild an einer Brücke, auf dem steht, dass ich dort keine Steine runterwerfen soll, um es nicht zu tun. Vielmehr sollte ich selbst kapieren, dass man so etwas nicht tut. Oder um beim Straßenverkehr zu bleiben, wenn dort ein Schild mit einer 70 steht, kann ich auch nicht darauf bestehen, dort 70 fahren zu dürfen, sondern ich sollte meine Fahrweise den Umständen anpassen und gegebenenfalls sogar langsamer fahren. Kurz gesagt, im Falle der Geschwindigkeitsbegrenzung auf besagter Autobahn möchte ich meine Geschwindigkeit den äußeren Umständen selbstverantwortlich anpassen können. Ist es zu trocken, fahre ich schneller, nieselt es, fahre ich langsamer, hat es Aquaplaning, fahre ich so langsam, dass ich keine Gefahr für mich und andere bin. Das gleiche gilt an dieser Stelle bei höheren Verkehrsaufkommen oder Dunkelheit oder Nebel etc. Dass dies nur ein Wunschgedanke meinerseits ist, ist mir durchaus klar. So funktioniert das Zusammenleben nicht und so wie die aktuelle Lage zeigt, werden die vielen Gebote, Verbote und Anordnungen leider immer nötiger. Und trotzdem möchte ich dir auch in einem anderen Punkt widersprechen. Ich möchte Anweisungen verstehen und nicht blind jeder Anweisung Folge leisten. Diese Mündigkeit möchte ich mir ehrlich gesagt nicht nehmen lassen. Liebe Grüße, Dotti. Ja, das war jetzt noch ein bisschen ausführlicher, aber ich denke, ja, das ist alles gesagt. Bildet ja im Wesentlichen unsere Diskussion. Genau, so würde ich das vergangener auch sagen. Folge ab. Richtig. Wenn sonst nichts mehr ist. Nö, aber ich fand es jetzt toll, dass so viel reger Anteilnahme da kam und dass so viele geantwortet haben und so viele ihre Ideen und Gedanken dazu eingebracht haben und ich fand das richtig cool. Hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Genau, dürfen wir gerne wieder haben. Insofern, also gerade auch, wenn was unser Mathe-Problem angeht, ich wüsste das wirklich gerne. geht da bitte nochmal drauf ein in den Kommentaren, wenn ihr genau. Das irgendwie uns besser erklären könnt, als wir es uns selber herleiten konnten. Richtig. Ansonsten verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und wir hören uns wieder am nächsten Monat in der Mitte, und zwar am 15. um 12 Uhr. Servus. Tschüss.